Ja, okay, gut. Also ich habe auch eine Aufnahme gestartet. Gut, ja, herzlich willkommen. Jetzt spreche ich hier die Einführungsworte. Herzlich willkommen zur ständigen Mammelversammlung, ne? Über die ständige Mitgliederversammlung in Anführungszeichen. Ich habe mir überlegt, damit wir wirklich in das Thema einsteigen können, es ist jeder auf einem anderen Stand. Ich wollte mal so weit reingehen, wie das Thema aus sich aus meiner Sicht erstreckt. Daher würde ich gerne bei Adam und Eva anfangen. Einfach damit wir alle auf ja, dem gleichen Stand sind, sozusagen. Und der Grund, warum wir überhaupt heute Abend hier sind, ist ein eigentlich schöner, der aber leider sehr hässlich ist. Ich habe den schon 2010 formuliert. Wir haben in der Piratenpartei leider zu viele Mitglieder. Wir sind mittlerweile über 30.000 Leute und haben mit Erschrecken irgendwann festgestellt, dass Parteitage für so viele Leute ganz furchtbar ineffizient sind. Auf Kreis- oder Bezirksebene ist das bei uns zurzeit noch überhaupt kein Problem und auf absehbare Zeit wird es das wohl auch nicht werden. Auf Landesebene ist es mittlerweile ein mittleres Problem geworden. Und auf Bundesebene ist es ein Riesenproblem. Ein paar Zahlen dazu aus Bochum. In Bochum waren über 2000 Leute da, akkreditiert. Die waren jeweils mindestens 2 volle Tage da. Alleine durch diese mindestens Anwesenheit sind da 11 Mannjahre an Arbeitszeit verbraucht worden. Das Ergebnis von Bochum waren in reinen Zahlen 28 Anträge, die behandelt wurden. Ein Antrag wurde als nicht behandelt, also wurde die Behandlung abgelehnt. 5 Anträge wurden abgelehnt und 23 Anträge wurden angenommen. So, das ist recht wenig für so viel Arbeitszeit. Ja, das Problem haben wir erfasst damit und das Problem haben wir auch nicht als erste oder einzige erfasst, sondern das sehen im Endeffekt alle. Jetzt stellt sich dann die Frage nach Lösungen. Eine Mittel der Wahl ist es, Parteitage zu optimieren. Dabei kann man dann unterscheiden zwischen Hilfsmitteln und formalen Änderungen. Formale Änderungen wären zum Beispiel sowas wie dezentrale Parteitage einrichten, die Antragshürden hochschrauben, die Parteitage länger machen. Ein paar ganz verzweifelte Parteimitglieder versuchen sogar GO-Anträge, um Parteitage zu beschleunigen. Weiter geht es dann mit den Hilfsmitteln. Da gibt es einige sehr aktive Gruppen, zum Beispiel die AG Meinungsbildung. Die ist auf Bundesebene sehr aktiv und geht das Problem sehr theoretisch an, sagen wir mal so. Die diskutieren über Diskussionsprozesse im Wesentlichen. Als Beispiel für mögliche Hilfsmittel können wir aus dem Einsatz in Bayern zum Beispiel sehen Wiki-Arguments. Die haben auf dem letzten Landesparteitag sehr erfolgreich dieses Tool eingesetzt. Da wurden im Vorfeld Anträge in Wiki-Arguments gestellt und entsprechend dann Informationen zu den Anträgen gesammelt. Und die wurden dann auch auf dem Parteitag angezeigt und es wurden neue Argumente, die in der Diskussion dazu kamen, live eingegeben, was eine sehr interessante Geschichte ist insgesamt. Es gibt noch ein paar andere Tools. Ich selbst bin Mitglied einer Entwicklergruppe, die an einem anderen Tool namens Findeco arbeitet. Das ist ein Zusammenschluss von Bustem und Discussion, zwei separaten Tools. Und Bustem kennen wahrscheinlich schon einige hier drin. Das ist schon seit 2010 in der Diskussion. Mit Findeco sind es jetzt mehr Entwickler und geht auch so schön weiter. So, was an der Stelle auch genannt werden sollte, ist Liquid Feedback. Das wird bei uns in der Piratenpartei rein theoretisch im Moment so eingesetzt, als ein Hilfsmittel für Parteitage. Ist aber eigentlich was anderes. So, die andere Möglichkeit, eine andere Lösungsmöglichkeit, ist es, Entscheidungen nicht mehr auf Parteitagen selbst zu treffen. Also auf diesen klassischen, wir treffen uns alle für ein paar Tage und entscheiden was zusammen und labern noch ein bisschen nebenher, sondern wir machen das jetzt irgendwie anders. Dafür gibt es einige Regeln, die man kennen muss, auf die ich jetzt auch näher eingehen werde. Und dann hier auch ein sehr interessanter Link für euch. Es gibt nämlich eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. zu Online-Parteitagen, bei der auch auf die Regeln eingegangen wird, die für einen Parteitag, der mal nicht ganz konventionell abläuft, gelten. Kurzer Überblick. Es gibt das Parteiengesetz, das schreibt die Sonderregeln vor, die für Parteien gelten. Darin sind einige Dinge definiert, zum Beispiel Organe. Organe sind gemäß Parteiengesetz der Willensbildung des jeweiligen Gebietsverbandes dienende Einrichtungen. Zitat Ende. Aus diesem sehr einfachen Konstrukt entspannen sich, also entwickeln sich ganz spannende Diskurse, in denen ich zum Beispiel auch sehr handfest verwickelt bin in Form meiner Klage. Ich habe ja den Bundesvorstand verklagt für den Betrieb von Liquid Feedback. Das Ganze hing sich an einer Rechtstheorie auf, die davon spricht, dass es sogenannte fakultative Organe gibt. Das ist ein Organ, das nicht in der Satzung steht, aber sich trotzdem wie ein Organ verhält. Das ist allerdings nur eine Theorie, die ist zum Beispiel von Steffen Augsburg aufgestellt worden, zu dem kommen wir später noch. Und wie bei jeder guten Rechtstheorie ist es natürlich möglich, dass es da abweichende Meinungen gibt. Und eine der abweichenden Meinungen war die des Bundesschiedsgerichts. Und die haben dann gesagt, es gibt keine fakultativen Organe. Oder besser gesagt, ein Organ ist nur dann ein fakultatives Organ, wenn es Entscheidungsbefugnisse hat. Konkret für uns bedeutet das, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, ist es ein Organ. Punkt. Da eben dann das Merkmal nach Meinung des Bundesschiedsgerichtes erfüllt ist für ein solches Organ. Dann geht es den Paragraph 9. Oh, ja, bevor ich das vergesse, ich verlinke es vielleicht gleich mal für diejenigen, die ein bisschen mitlesen wollen. Es gibt hier ist der Link zum Parteiengesetz. Wenn ihr auf Übersicht klickt, dann also auf erster Abschnitt zum Beispiel in dem Teil, dann seht ihr die entsprechenden Paragraphen zum Durchscrollen. Ja, Paragraph 9, dann Mitglieder- und Vertreterversammlung. Hier werden die wichtigen Regeln für die entsprechenden Versammlungen aufgestellt und einige wichtige Anmerkungen gemacht. Das Wichtigste für uns ist der sogenannte Parteitagsvorbehalt. Der ist in Absatz 3 von Paragraph 9 geregelt. Der Parteitagsvorbehalt sagt, dass ausschließlich der Parteitag innerhalb der Partei über Parteiprogramme, Satzung, Beitragsordnung, Schiedsgerichtsordnung und die Auflösung sowie Verschmelzung der Partei mit anderen Parteien entschließt. Ist für uns insofern interessant, als dass wir ja möglicherweise andere Dinge als Positionspapiere entschließen wollen. Und sobald wir über das Parteiprogramm entschließen wollen, treffen wir den Parteitagsvorbehalt. Dann gibt es einen weiteren interessanten Paragraphen. Das ist der Paragraph 12, allgemeine Parteiausschüsse. Der ist insbesondere als Beispiel, wie man das machen könnte, interessant. Allgemeine Parteiausschüsse sind Organe, die dazu da sind, die Mitglieder- oder Vertreterversammlung zu beraten oder den Vorstand zu beraten. Also sprich, der Gesetzgeber hat da explizit eine Möglichkeit geschaffen, dass es Organe gibt innerhalb einer Partei, die den Entscheidungsorganen sozusagen die Diskussionsarbeit abnehmen. Das zielt dann zum Beispiel auf die Erstellung von solchen von Leitanträgen oder Ähnlichem ab oder eben auf die Beratung des Vorstands, damit der Vorstand seine Aussagen auf ein etwas besseres Fundament stellen kann. Und dann kommen wir schließlich zum spannendsten Paragraphen, dem Paragraph 15, Willensbildung in den Organen. Hier drin steht sehr viel Wichtiges. Und es gibt ja etwas, das gibt es nur in Deutschland. Wir haben nämlich bei uns in Deutschland im Grundgesetz Artikel 21 drin stehen, dass Parteien an eine innere demokratische Grundordnung gebunden sind. Gibt es in keinem anderen Land. Beispiel Österreich. Die Österreicher setzen mittlerweile ein Liquid Feedback mit Klarnamen für verbindliche Entscheidungen ein. Das wäre in Deutschland ein ziemlich heißes Eisen und durchaus sehr leicht juristisch angreifbar. In Österreich ist das überhaupt kein Problem. Und haben wir noch eine sehr wichtige Besonderheit. Es gibt nämlich eine weitere Entlehnung, während diese erste, die Bindung auf die demokratische innere Ordnung aus Artikel 21 kommt, kommt noch eine Entlehnung aus Artikel 38. In Artikel 38 wird die Gewissensfreiheit der deutschen Bundestagsabgeordneten geregelt. Und daher findet sich in Paragraph 15 auch der Passus, dass bei Wahlen und Abstimmungen eine Bindung an Beschlüsse anderer Organe unzulässig ist. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir nämlich nicht hergehen dürfen und diesen Satz irgendwie vergessen dürfen, indem wir dann einfach sagen, naja, wir haben hier ein Organ, das fasst Entschlüsse und am Ende sagt der Parteitag dann, ja, okay, und dann war's das, weil man dann in Konflikt mit dieser Regelung kommt. So, dann hat man jetzt grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen. Suchen wir einen Weg innerhalb des Parteiengesetzes oder außerhalb des Parteiengesetzes? Es ist nämlich durchaus möglich, dass man hinsteht und sagt, wir wissen, dass das nicht ganz korrekt ist, aber wo kein Kläger, da kein Richter, denn solange die Partei damit insgesamt zufrieden ist und auch keine Einzelnen damit Probleme haben, kann auch ein, sagen wir mal, offensichtlich illegaler Zustand geduldet werden sozusagen. Interessant ist hier auch der Vorstoß von Jens Seipenbusch. Und zwar gab es da ja letzt einen dicken Engel zum Thema Online-Parteitage. Und der Jens Seipenbusch vertritt die Meinung, dass es möglich ist, Online-Parteitage zu machen, ohne Satzungsänderungen zu machen. Das ist eine Möglichkeit, bei der er zum Beispiel von der Deutung ausgeht, dass Organe eine entsprechende Entscheidungsbefugnis haben müssen, bevor sie in der Satzung stehen. Und er sagt dann halt, diese so Online-Parteitage, die wir da machen, die machen wir einfach und binden dann sozusagen die Beschlüsse entweder über einen Parteitagsbeschluss. Also sprich, wir machen dann sozusagen aus dem Online-Parteitag einen gigantischen Leitantrag und der wird dann vom Bundesparteitag nur noch abgenickt. Oder, wobei das jetzt auch möglich ist, ich ihn da nicht ganz richtig verstanden habe, dass wir einfach sagen, wir treffen da trotzdem verbindliche Entscheidungen und sagen, das gilt so. Ja, wenn wir streng innerhalb des Parteiengesetzes arbeiten wollen, gibt es so drei generelle Stoßrichtungen, die wir wählen können. Das eine ist die beratend vorbereitende Version. Dann gibt es die Möglichkeit, ein eigenständiges Organ dafür zu machen. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, man macht es als Sonderform eines Parteitags. Die beratend vorbereitende Version hat keine wesentlichen Limitierungen, vor allem deshalb, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, entweder von geringer Relevanz sind und allgemein die Rechtsanforderungen an so ein reines beratendes Organ nicht besonders hoch sind. Das Ding ist, da könnte man eventuell ohne Satzungsänderung durchkommen, aber man kann halt auch keine wirklichen Entscheidungen treffen, sondern man ist dann halt wieder abhängig von einem Parteitag. Und, wie vorhin schon angemerkt, man läuft in einen möglichen Konflikt mit dem imperativen Mandat. Die zweite Möglichkeit, ein eigenes Organ zu schaffen, bietet einige Vorzüge. Man ist relativ frei in der Definition der Regeln. Man hat allerdings die Einschränkungen auf die demokratische innere Ordnung, also die demokratischen Grundregeln gelten für uns immer noch. Das betrifft insbesondere die Zulassung von Minderheiten oder ja die Ausgestaltung des Antragsrechts. Also sprich mit einem pauschalen Ausschluss der Geheimheit ist es da kritisch. Das kann man machen, aber man muss es sehr genau abdecken, wie und wann man es tut. Und dann kommen wir auf das wirklich größte Problem von einem eigenen Organ. Paragraph 9, Parteitagsvorbehalt. Wir können in einem eigenen Organ, das nicht der Parteitag ist, ausschließlich Positionspapiere machen. Wir können darin zum Beispiel nicht über Parteiprogramm oder Satzung entscheiden, einfach weil uns das Parteigesetz das verbietet. Und dann kommen wir zur dritten Möglichkeit, eben die Sonderform mit eines Parteitages. Das ist keine neue Idee, das ist sogar schon eine Idee, die sich bereits im Einsatz befindet. Mecklenburg-Vorpommern benutzt zum Beispiel eine Sondersitzungsart, eine ständige Mitgliederversammlung als Sonderparteitag sozusagen, und die benutzen dafür Liquid Feedback. Hier sind wir dann erneut in dem Teil, wo kein Kläger, da kein Richter. In MacPom hat sich anscheinend niemand gefunden, der gesagt hat, das stört ihn so sehr, dass er dagegen klagt. Also können die das da machen. Ja, wenn man diese letzte Route gehen möchte und es sauber machen möchte, dann muss man sich erstmal die Erfordernisse angucken. Das eingangs verlinkte PDF ist da sehr interessant für diejenigen, die sich tiefer reinlesen wollen. Aber man kann es grob auftrennen in Diskussion und Beschlüsse. Das Grundrecht auf Diskussion sagt, also entleitet sich aus Paragraph 15 Absatz 3, das Antragsrecht ist so zu gestalten, dass eine demokratische Willensbildung gewährleistet bleibt, insbesondere auch Minderheiten ihre Vorschläge ausreichend zur Erörterung bringen können. Daraus leiten sich einige Minimalforderungen ab, die man auf jeden Fall erfüllen muss. Also sprich, sonst verstößt man gegen das Gesetz. Dazu gehört unter anderem, das Antragsrecht muss offen für Minderheiten sein. Als Minderheiten gemäß Part G ist definiert jede Gruppe größer oder gleich 5%. Und diese Minderheiten müssen mindestens eine Möglichkeit haben, ihre Anträge zu begründen. Das sind die Minimalanforderungen. Wohlgemerkt ist in diesen Minimalanforderungen keine Möglichkeit zum Diskurs drinnen. Also sprich, es ist pro forma nicht erforderlich, dass einem Antrag auch widersprochen werden kann. Also sprich, das Parteiengesetz erfordert es nicht, dass es eine Debatte in diesem Sinne geben muss. Wobei ich an dieser Stelle sagen würde, okay, das gehört dann zwar nicht zur Minimalforderung, aber ich würde es so erweiterte Minimalforderungen nennen dann, denn natürlich wäre es sehr sinnvoll, wenn es einen entsprechenden Diskurs gäbe, also sprich Darstellung und Gegendarstellung zumindest. Und auch sehr günstig wäre es natürlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, Fragen und Antworten zu stellen. Also sprich, die Antragsteller etwas zu fragen und dann darauf eine Antwort zu bekommen. Auch schon. Ja. Weiter geht's nach der Diskussion dann mit den Beschlüssen. Hier gilt für uns wieder eine Ableitung aus Artikel 38 Grundgesetz. Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim hat das Zeug zu sein. Da ist erneut das Papier des Wissenschaftlichen Dienstes sehr interessant. Die haben das alles schön aufgeschlüsselt. Für Personenwahlen ist es ganz offensichtlich, da müssen alle fest gelten. Aber interessanterweise wurde in dem Papier auch explizit gesagt, dass genau, dass normale Beschlüsse auch ein gewisses Maß an Geheimheit haben müssen. In diesem Papier wurde dafür vorgeschlagen, dass es zwei getrennte Accounts gibt. Einen Account für die Teilnahme an der Diskussion und einen Account für die eigentliche Abstimmung, die auch getrennt voneinander ausgegeben werden sollten. Soweit gehen diese Mindestanfordernisse. Die könnte man jetzt noch in sehr viel mehr Tiefe reingehen. Ich verweise da aber wirklich auf das Thesenpapier. Das kann sich jeder mal gemütlich anschauen. Weitergehend interessant für die legale Beurteilung von dem ganzen Kram sind die Parteiengesetzkommentare. Es gibt zwei. Die hätte ich vorher mal raussuchen können. Einer von Jørn Ibsen, meist auch der Ibsen genannt. Moment, ich suche mal eben kurz die Links raus. Da ist der eine und der andere ist dankenswerterweise gleich mit verlinkt. Der andere ist von Kersten Rixen. In diesen Kommentaren findet man ja von recht anerkannten Juraprofessoren und Doktoren einfach Informationen und weitergehende Deutungen. Was auch sehr interessant ist, das kam im Urteil des Bundesschiedsgerichts zum Einsatz. Es gibt eine Bundestagsdrucksache. Sven, könntest du die kurz raussuchen? Ich glaube, du hast sie auch. Eine Bundestagsdrucksache, in der das Parteiengesetz kommentiert wurde, also sprich die Intention bei der Einrichtung des Parteiengesetzes näher dargestellt wurde. Aus der leitet sich auch die Differenz ab, die ich vorhin schon erwähnt habe, zwischen der Theorie von Steffen Augsburg und der Begründung des Bundesschiedsgerichtes. Das Bundesschiedsgericht ist dabei sehr eng der Bundestagsdrucksache gefolgt und hat gesagt, in der Bundestagsdrucksache steht, so und so ist es. Während Steffen Augsburg gesagt hat, ja, so steht das zwar da, aber es gibt noch einen anderen Paragraphen, in dem es ist so und so geregelt. Ja. Soweit Legal Fu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen solchen Sonderparteitag zu machen. Ich konzentriere mich jetzt an der Stelle wirklich nur noch auf diese Sonderform des Parteitages, denn die anderen beiden, also sprich eigenes Organ oder beratend vorbereitend, sind relativ uninteressant, da beide keine direkte Möglichkeit sehen, Programmänderungen zu machen, um die es ja letzten Endes wohl gehen soll. Es gibt hier so drei separate Möglichkeiten. Wobei man eine vierte in Klammern die dezentralen Parteitage auch noch dazu erwähnen sollte. Wobei die für mich lediglich eine Neuorganisierung der bestehenden Parteitage sind und nichts wirklich Neues. Der Königsweg sozusagen, wenn man es hinkriegt, ist sicherlich der Online-Parteitag. Online-Parteitag heißt, Diskussion und Abstimmung laufen ausschließlich online. Wenn wir das hinkriegen würden, wären wir auch nicht die Ersten. Die Grünen haben bereits einen solchen Online-Parteitag mal abgehalten. Der ist auch thematisiert in dem Dokument des Wissenschaftlichen Dienstes. Genau, ja. Sven hat mal eben die Bundestagsdrucksache erwähnt. Wer da Interesse daran hat, die sich mal genauer anzugucken, ist interessant, wenn man sich zeitgleich die entsprechenden beiden Kommentare vielleicht aus einer Bibliothek besorgt hat. Selber rankommen könnt ihr, indem ihr den Bundestag anschreibt. Die händigen da recht unkomplizierten PDF aus, das ihr euch dann auch durchlesen könnt. Ja, genau. Online, wenn man es schafft, ist das sicherlich der Königsweg. Die Grünen haben das damals gemacht. Ich kenne leider nicht die Software, die sie dafür genutzt haben. Ich gehe aber aufgrund der Kommentare davon aus, dass es sich um eine Internetplattform oder ähnliches gehandelt hat, da Mitglieder auch über Internetcafés oder ähnliches teilnehmen konnten. Dadurch entstehen einige Probleme. Als weitere Möglichkeit gibt es das System der Urwahl. Urwahl kommt in verschiedenen, ja, Geschmacksrichtungen. Eine Geschmacksrichtung ist die Briefwahl, die andere ist die Urnenwahl. Urnenwahl kommt auch nochmal in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Man kann zum Beispiel eine zentrale Urne irgendwo aufstellen und die Leute dann einfach kommen lassen. Oder man kann Urnen über das gesamte Wahlgebiet verteilen, also sprich zum Beispiel in die KVs stellen irgendwo. Da sind die Möglichkeiten recht weit gefächert. Bei der Briefurwahl hat man den Vorteil gewissermaßen, dass man sich des Briefgeheimnisses bedient und einem externen Dienstleister. Also es gibt Möglichkeiten, die haben wir ausgespäht sozusagen. Dass man bei der Post für fast beliebige Zeiträume Briefe lagern kann. Für 4 Wochen kostet einen der Scherz die Lagerung nach vorheriger Ankündigung mit genauem Zeitraum und gewünschtem Lieferdatum kostet einen das etwa 20 Euro. Eine Sekunde. Ja. Dabei muss man dann natürlich die verschiedenen Optionen berücksichtigen. Man kann rein online machen, man kann ein rein reales System machen sozusagen mit Diskussionstreffen und so weiter. Man kann aber auch einiges kombinieren. Und an der Stelle kommen wir dann auf den Vorschlag, den Sven und ich ausgearbeitet haben. Unsere Idee war es, wir kombinieren die Stärken des einen mit den Stärken des anderen. Online kann man hervorragend diskutieren. Insbesondere längere Diskussionen lassen sich online überhaupt erst führen, wenn man halt ausführlich sich positionieren kann und eine Darstellung, Gegendarstellung, ja, Möglichkeit überhaupt erstmal hat. Im vereinfachtesten Sinne, Sven, kannst du nochmal den Antragslink raussuchen? Also, Jo. okay, danke. Wenn Sven den Link jetzt gleich postet, könnt ihr euch das Teil einmal durchlesen. Das ist so unser gegenwärtiger Vorschlag. Nennt sich virtuelle Versammlung. Virtuell deshalb, weil es sich pro forma um eine spezielle Versammlungsform handelt. Aber es ist eigentlich nicht wirklich eine tatsächliche Versammlung, sondern es scheint nur wie eine. Grober Ablauf, vierwöchige Phasen mindestens. Man macht eine Antragssammlung, eine Diskussion, eine Abstimmung und danach hat man einen Stichtag für die Auszählung. Die Idee hieran ist, wir führen eine Diskussion online auf einem sogenannten, auf einer sogenannten zentralen Informationsplattform. Der Name ist absichtlich gewählt. Es sollte hier kein bestehendes Tool oder sonst irgendwas reingeschrieben werden. Die zentrale Informationsplattform ließe sich im einfachsten Fall durch ein schlichtes Bulletin Board mit einer speziellen Forenstruktur erledigen. Und in dieser zentralen Informationsplattform müssen die vorhin erwähnten Möglichkeiten zum Diskurs und Fragen und Antworten stehen, bestehen. Und inwieweit die Antragsteller und die Stimmberechtigten davon Gebrauch machen, ist dann wieder deren Geschichte. Sven, haben wir ein Pad? Nö, wollt ihr ein Pad für Fragen oder sowas, dass man die währenddessen schon sammeln kann? Dann mache ich eins auf. Dann mach doch mal eins auf, genau. Wenn du fleißig sein willst, kannst du ja die ganzen Links, die wir bisher gepostet haben, noch reintun. Das wollte ich gerade vorschlagen, dass wir vielleicht eine Linkliste darin kriegen. Wäre super, Ja. danke. Dann darf die Crowd jetzt in diesem Pad die Links sammeln. Ich werde nachher auch nochmal drüber gehen und sie vervollständigen, falls was fehlt. Ja. Sprich, wir haben dann eben online eine Diskussion. Die Diskussion soll moderiert ablaufen. Einfach, ja, damit die gröbsten Sachen, also moderiert bedeutet jetzt nicht, dass irgendeiner dahin sitzt und der hat was gesagt, was mir nicht passt, klick weg, sondern da geht es dann tatsächlich um die legal notwendigen Sachen, also sprich, wenn jemand eine Beleidigung oder ähnliches verbreitet, muss das natürlich entsprechend gelöscht werden und ansonsten kann man da dem Vorstand oder dem vom Vorstand Beauftragten ja eine beliebige genaue Regelsetzung mitgeben, wenn man das möchte als Versammlung. Überhaupt der Grundgedanke daran, an diesem Antrag ist, ein Grundgerüst zu bieten, sozusagen die Minimalabläufe, die man braucht, in Schriftform und Satzung zu packen. Und wenn jetzt irgendjemand an einem Punkt ein Problem damit hat, wie es an dieser Stelle ausgestaltet ist, kann er da ansetzen und das ändern, einen Änderungsvorschlag machen. Einfach, damit wir überhaupt erstmal was haben, denn ich habe ja vorhin vom Königsweg gesprochen. Während ein Online-Parteitag, ein reiner Online-Parteitag, klar der Königsweg ist, ist es halt leider auch der schwierigste Weg, den zu erreichen, nicht ganz trivial ist. Und um zu vermeiden, dass wir auch weiterhin überhaupt nichts haben in die Richtung, sollte man halt erstmal sozusagen die Basics machen. Nach der Diskussion in dieser zentralen Informationsplattform gehen das Ganze dann in eine Abstimmung. Die Briefwahl wird hier gewählt. Das Ganze ist sehr flexibel gelöst, so dass der Landesvorstand da im Wesentlichen eine Ausgestaltung ja, machen kann, was er möchte. Da geht wirklich alles. Da geht von Urne, die in der Landesgeschäftsstelle steht und in die halt die eingehenden Briefe eingeworfen werden, bis zur besonders gesicherten Urne in irgendeiner Bank mit irgendwelchen großen, böse aussehenden Menschen mit Maschinengewehren, die vorne dran stehen, geht alles. Sobald das geschehen ist, ja, also sprich, ich drucke mir dann meine Wahlunterlagen aus, unterschreibe meinen Akkreditierungsbogen, fülle meinen Stimmzettel aus, falte den Stimmzettel, stecke ihn in den Umschlag. Der Umschlag kommt mit einem Akkreditierungsbogen in einen anderen Umschlag. Das Ganze wird frankiert und weggeschickt. Soweit der Aufwand für den Wähler. Und dann gibt es eben einen Stichtag. Zu diesem Stichtag müssen die Stimmabgaben gesammelt werden, an einem öffentlichen Punkt zusammengebracht werden und werden dort dann tatsächlich öffentlich ausgezählt. Da wurde gefragt, ob Partei öffentlich oder öffentlich. Die Antwort lautet öffentlich. Ich sehe nämlich an der Stelle keinen Grund, es auf die Parteiöffentlichkeit einzuschränken. Aber sicherlich auch einer der Punkte, wo, ja gut, kann man ändern. Ja. Soweit der Vorschlag. Ja, dann machen wir doch hier einen Cut und öffnen so Fragen, Diskussionen etc. Die Links und der ganze Kram sind jetzt im Pad gesammelt. Mein Problem mit deinem Vorschlag bisher ist, ich stelle mir das als unglaublich viel Arbeit vor, auszuzählen, Akkreditierungsbögen hinzuschicken, allein auf das, was an Geldern dadurch aufgewendet werden von Mitgliedern. Also wenn man das einmal im Monat betreibt und jeder eine Briefmarke draufklebt, ist sehr viel Geld, was da insgesamt ja theoretisch irgendwie ja auch an die Partei gehen könnte oder für uns eingesetzt werden könnte. Also ich sehe einfach den Aufwand der physischen Wahl sehr groß. Wie stehst du dazu? Also man muss immer gucken, mit was man es vergleicht. Das ist das Hauptproblem. Im Moment kann man kann zwei Wege gehen. Man kann es mit dem Optimum vergleichen. Das Optimum wäre Online-Parteitag. Da brauche ich rein theoretisch nur einen Computer und einen Internetanschluss. Oder wenn ich es richtig mache, reicht es mir auch ins Internetcafé zu gehen. Da kostet mich dann 1 € oder 2. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, das haben wir nicht. Es gibt noch keine solche Lösung, die wir tatsächlich jetzt fertig machen können. Und ich lade jeden ein, geht hin und macht einen Satzungsänderungsantrag, zeigt mir die Software, mit der es geht. Alles klar, kein Problem. Wenn es mich überzeugt, ziehe ich das Ding sogar zurück, dann gibt es nicht mal mehr eine Diskussion drüber. Aber im Moment gibt es da eben nichts. Und dann sage ich mir jetzt halt, bevor wir jetzt weiter gar nichts haben, nehmen wir lieber eine suboptimale Lösung. Die aber immer noch besser ist als ein normaler Parteitag. Denn, jetzt kommen wir zu dem, mit dem man es tatsächlich vergleichen muss, ein Briefumschlag und die Briefmarken sowie das Papier und die Druckertinte kostet mich immer noch weniger als für irgendwas zwischen 50 und 200 Kilometern durchs Land zu fahren und für 1 oder 2 Tage außer Haus zu sein, außer Haus zu essen und vor allem kostet es mich viel weniger Zeit. Daher sage ich, ja, es ist immer noch ein Aufwand, aber der ist im Vergleich zu dem, was es gerade tatsächlich gibt, was man machen kann, um an Entscheidungen teilzunehmen, verschwindend gering. Also ich vergleiche es tatsächlich mit Optimallösung, weil ich davon ausgehe, oder so wie ich es bisher verstanden habe, ich bin wirklich nicht technisch affin genug, um das wirklich durchdringen zu können, aber was ich bisher gehört habe, ist, das Problem ist, dass nicht gleichzeitig fehlende Mani also Nicht-Manipulierbarkeit und Anonymität der Abstimmung gleichzeitig gehen. Das ist. Und Nachvollziehbarkeit. Also, wir kommen da in den Bereich, ich hatte es ja vorhin kurz angeschnitten, Artikel 38 GG. Will ich gleich darauf eingehen? Genau, also will ich gleich darauf eingehen. Die Anwendung von Artikel 38 GG ins Parteiengesetz hinein ist Meiner Meinung nach ist erstmal eine analoge Anwendung. Und ich glaube, dass ich nicht eine 1:1 Anwendung hier tatsächlich machen muss. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo du es dir herziehst. Der Punkt, den ich erstmal sehe, ist, der normale Ablauf von Parteitagen ist der der Abstimmung über Programmänderung. Da ist jeder mit Gesicht im Zweifel in Phoenix. Das heißt, der Normalfall der Abstimmung über Programmänderungen in einer Partei ist, ich kann zuordnen Gesicht zu Abstimmungsverhalten. Warum uns das jetzt, wenn wir das auf online rüberziehen sollten, auf die Füße fallen sollten, verstehe ich nicht. Also nicht aus rechtlicher Perspektive. Ich sehe nicht, dass die Anwendung von 38, bei dem es ja um Wahlen geht und nicht um Abstimmung, so einfach hier anwendbar ist. Also ich glaube nicht, dass das Kriterium Geheimhaltung zwingend ist für Programm. Und daher wäre mein Gegenvorschlag zu sagen, verzichten wir, solange wir noch keine andere Option haben, das technisch umzusetzen, eben auf die Geheimhaltung mit ein, zwei Sicherungsmechanismen, die ich noch vorschlagen kann. Das wäre mein Vorschlag gegen diesen Aufwand mit den Briefen. So, also da war jetzt einiges drin. Zunächst mal eine Misskonzeption. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der öffentlichen Abstimmung auf einem Parteitag und dem öffentlichen Abstimmen im Internet. Nehmen wir mal das bekannteste Beispiel dafür, Liquid Feedback. Das verstößt paradoxerweise gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Öffentlichkeit. Und zwar aus einem einfachen Grund. Öffentlichkeit bedeutet im Verfassungskontext nicht einfach nur, dass die Ergebnisse öffentlich sind, sondern das Verfassungsgericht hat hier ganz klar gesagt, Öffentlichkeit bedeutet, dass die wesentlichen Handlungen bei dieser Wahl öffentlich sein müssen. Was ist jetzt eine wesentliche Handlung? Naja, wenn man sich es mal im konkreten Wahlkontext anguckt, dann hat man jemanden, der geht in ein Wahlbüro, geht da rein, akkreditiert sich, also sprich zeigt seinen Personalausweis, kriegt dann seine Wahlunterlagen und geht dann in eine Kabine. In dieser Kabine ist er unbeobachtet. Ja, das ist also nicht öffentlich. Da kommt die Geheimheit. Dann faltet er seine Abgabe zusammen und tritt aus der Kabine heraus. So, ab jetzt ist er wieder in der Öffentlichkeit und gibt seine Stimme ab. Das bedeutet, der Vorgang der eigentlichen Stimmabgabe war öffentlich. Wenn ich es jetzt mit Liquid Feedback vergleiche, haben wir da ein elektronisches System. Bei einem elektronischen System hast du keinerlei Möglichkeit, die wesentlichen Vorgänge zu beobachten, weil du nämlich nicht in der Lage bist, die Elektronen durch die Leitung zu verfolgen, um es salopp zu formulieren. Sprich, du siehst zwar das Ergebnis, aber das ist ungefähr so analog wie, du gehst zum Wählen in ein dunkles Wahlbüro und wirfst im besagten dunklen Wahlbüro irgendwas irgendwo ein, und am Ende der Wahl kommt ein Wahlleiter, stellt dir eine Urne hin und sagt, das ist das Ergebnis. Und das ist dann halt schon ein bisschen was anderes. Das kann man umgehen, indem man zum Beispiel Kryptographie einsetzt. Da kann der Sven sicherlich eine Menge zu sagen. Aber das grundsätzliche Problem bleibt, eine elektronisch durchgeführte Wahl ist nicht öffentlich. Ich will dir da gar nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass du richtig wiedergegeben hast, was das Bundesverfassungsgericht da geurteilt hat. Ich behaupte nur, dass ich die strengen Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht für die Wahl eines Verfassungsorgans aufgestellt hat, nicht zwingend 1:1 anzuwenden sind auf die innerparteiliche Entwicklung einer von Programm. Also das ist richtig. Ich kann dir kurz ein Beispiel sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat Regeln aufgestellt im Wahlcomputerurteil, die so restriktiv sind, dass ich es aus meiner Sicht eigentlich fast sagen muss, das kannst du vergessen, dass wir jemals einen Wahlcomputer bei einer Bundestagswahl einsetzen. Aber die Regeln haben sie natürlich für einen Prozess aufgestellt, der die höchsten Anforderungen in unserem Staat hat. Ja? Ich meine, das ist die demokratische Legitimierung aller öffentlichen Einrichtungen, weil da eben die Bundesbürger ihre Stimme abgeben, wer das Gefüge unseres Staates kontrollieren soll. So. Natürlich hat das jetzt von den Anforderungen, man kann von den Anforderungen her stark zurückgehen. Zum Beispiel bei der Nachvollziehbarkeit hat das Bundesverfassungsgericht noch gesagt, es muss ohne spezielle Vorkenntnisse für jeden allgemein nachvollziehbar sein, was da gelaufen ist. Das ist übrigens die Hürde, an der praktisch alle Wahlcomputer scheitern werden. Für jetzt innerparteilich würde ich zum Beispiel sagen, es ist absolut in Ordnung, wenn man auf kryptografische Verfahren setzt, die nur von Experten nachgewiesen werden können. Also, dass die sicher sind und dass es funktioniert hat. Insofern gibt es da bestimmte Punkte, an denen man sagen kann, okay, die brauchen wir nicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Punkte komplett ausschließe. Bei der Geheimheit gebe ich dir partiell recht. Wenn man es richtig macht, kann man die sicherlich ausschließen. Zumindest in weitestgehenden Sinne, wenn man eine alternative Möglichkeit dafür bietet. Also sprich, wenn man sagt, alles klar, wenn 5% beispielsweise der Leute sagen, wir wollen das geheim abstimmen, dann muss das geheim abgestimmt werden und wird auf dem Parteitag gemacht. Aber wiederum für andere, Nachvollziehbarkeit zum Beispiel, kann das nicht gelten, weil wenn die Nachvollziehbarkeit zum Beispiel fällt, dann sind alle anderen im Arsch. Einfach, weil wenn ich die wesentlichen Schritte der Wahl nicht nachvollziehen kann, dann bringen mir die anderen Wahlrechtsgrundsätze genau nichts mehr, weil die Nachvollziehbarkeit ist gerade der Wahlrechtsgrundsatz, der mir garantieren soll, überprüfen zu können, dass die eingehalten wurden. Wenn ich es aber nicht mehr überprüfen kann, dass sie eingehalten wurden, dann sind sie so gut wie nicht erfüllt. Also sprich, wenn ich jetzt gerade hier in der Nachvollziehbarkeit einschränke, und zwar so massiv einschränke, dann bin ich einfach komplett raus. Also sprich, dann habe ich keine mehr im Sinne einer demokratischen Grundordnung, auf die ich ja als Partei in Deutschland gebunden bin. Das geht in Österreich, weil sie das da nicht haben. Da können sie das so machen, weil es ihnen niemand in den Arsch treten wird. Ja, Sven, was wolltest du sagen? Ja, ich würde gern neben den ganzen rechtlichen Legal Fooder was Politisches mit reinbringen. Die Sache ist ja die, wir sind gegen Wahlcomputer. Und ja, es wurde gerade rechtlich erläutert, eine Bundestagswahl ist was anderes als innerparteiliche Abstimmung. Ganz klar. Nur, ich sehe auch ein Glaubhaftigkeitsproblem. Wenn wir innerparteilich anfangen, Wahlcomputer einzusetzen, kann ich mich schlecht auf ein Rednerpulte stellen an einer Demonstration und sagen, Wahlcomputer sind scheiße. Ich weiß, was ich dann für Antworten kriege. Also das wirkt einfach unglaubwürdig. Und ja, ein zweiter Punkt, wo ich dazu noch bringe, ein politischer. Wir sind auch angetreten, die Demokratie zu stärken. Das heißt, ich fände es auch gut, wenn wir innerparteilich strengere Maßstäbe als nötig ansetzen. Also dass man nicht ans Minimum rangeht, sondern versucht, möglichst nah ans Maximum zu kommen. Also das ist aber eine grundsätzliche politische Entscheidung. Das ist im Endeffekt auch das, was ich dir mal gesagt habe, Claudius. Das ist auch meiner Meinung nach, ich komme mal eher aus der technischen Sicht, die Nachvollziehbarkeit meiner Meinung nach das größte Problem ist bei so einem Online-Parteitag. Da kommt noch ein zweites politisches Problem dazu, dass im Piratenumfeld sind viele Leute, die technisch sehr versiert sind, auch gute Hacker, sagen wir mal so. Und wenn du ein technisches System anführst, es wird immer jemand geben, der das irgendwo knacken kann und es wird dann sehr peinlich sein, wenn gerade die Piraten eine Abstimmung haben, die geknackt wurde. Da muss ich dir jetzt partiell widersprechen, weil man kann durchaus auf geprüfte Systeme setzen, die auf mathematisch fundierten Algorithmen und Ähnlichem aufbauen. Es gibt solche Konzepte, man müsste sich halt entsprechend anpassen. Das heißt, dass es geknackt wird, ist an sich recht unwahrscheinlich oder kann als sehr unwahrscheinlich betrachtet werden, wenn man ein geeignetes Verfahren ausgewählt hat. Aber vergiss den Benutzer und den Admin. Wollte auch gerade sagen, Admin, der Rootrechte auf der Kiste hat, der ist immer das Einfallstor. Moment, nicht falsch verstehen. Es gibt Wahlschemata, auch E-Voting-Schemes, die tatsächlich in der Lage sind, auch einem Angreifer mit Rootrechten, also mit super Admin-Zugang auf den die Wahl ausführenden Systemen zu schlagen und dem keine entsprechenden Möglichkeiten zu geben. Hast du da irgendwelche Paper oder so dazu oder Quellen, wo man das mal sich genauer anschauen könnte, auch mit dem kryptografischen Hintergrund? Ich schreie kurz mal, Sven! Oh, da gab es einiges an Kram. Also was der Admin immer kann, was man auf jeden Fall nicht wegnehmen können, ist die Möglichkeit natürlich, das Ding zu stören. Also man muss ja unterscheiden zwischen stören, also ein Denial of Service, er zieht der Stecker oder löscht die Daten oder sonst was, das geht natürlich immer. und irgendeinem System, also das Ergebnis zu manipulieren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Letzteres kriegt man hin, da gibt es lustige Schemes. Jetzt ein Paper habe ich gerade nicht aus dem Ärmel zu schütteln, aber mit Humor vor Verschlüsselung, mit dritten Autoritäten etc., blinde Signaturen und schlag mich tot, was alles. Da gibt es ganz tolle, super komplexe Schemes, die dann kein Mensch mehr blickt, außer man hat sich da tagelang mit befasst. Da scheitert es dann an der Nachvollziehbarkeit für Wollte ich alle gerade normalen fragen, dann Menschen, ist doch der Punkt, dass das Ding ist sicher, aber es versteht keiner mehr, da kann es keiner mehr nachvollziehen. Ich kann hier mal als Beispiel P-Vote bringen. P-Vote setzen die Schweizer Piraten ein. Das ist ein kryptografisches System, das basiert auf einer homomorphen Verschlüsselung. Das Voting-Scheme, das dazu gehört, heißt Helios Voting. Könnt ihr mal googeln, wenn es euch interessiert. Was man dafür braucht, P-Vote ist im Wesentlichen nur ein ganz normaler Server, der die Kommunikation übernimmt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ansonsten läuft das System im Wesentlichen wie ein ja, Public Key-System. Also sprich, du verschlüsselst deine Stimmabgabe mit einem bestimmten Verfahren, mit fünf beispielsweise verschiedenen öffentlichen Schlüsseln. Und jetzt kommt das Geniale. Homomorph bedeutet, dass die Verschlüsselungsfunktion strukturerhaltend ist. Strukturerhaltend bedeutet in diesem Kontext, dass wenn ich das Verschlüsselte mit etwas anderem Verschlüsselten addiere, ich am Ende das verschlüsselte Ergebnis habe. Und Pivot geht jetzt hin und sagt, okay, ich habe verschiedene Autoritäten und ich brauche eine bestimmte Anzahl von diesen Autoritäten, um das Ergebnis entschlüsseln zu können. So. Das heißt, die haben eine Abstimmung. Da kann ich mein Ergebnis ohne Probleme veröffentlichen, weil nur die Autoritäten zusammen meine Stimmabgabe aufdecken können. Meine Stimmabgabe ist also geheim unter der Voraussetzung, dass nicht die Schwellmenge der Autoritäten miteinander kooperieren, um sie aufzulösen. Und dann kann man einfach alles gemütlich zusammenzählen. Die Autoritäten entschlüsseln das Ergebnis. Ende der Debatte. Und man hat dann tatsächlich ein Ergebnis, das überprüfbar ist. Ich kann garantieren, mathematisch, dass es richtig ist. Ich kann ebenso garantieren, dass es geheim ist unter den genannten Voraussetzungen und so weiter und habe dann auf einmal die ganzen Wahlrechtsgrundsätze bewiesen. Und wo ist das Aber? Das Aber ist, wie bei allen Online-Abstimmungen, Pivot braucht Software auf einem Computer. Überhaupt, wenn du ein E-Voting-System einsetzen willst, wirst du um Software nicht herumkommen. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil eine Webseite ist unmöglich auf einen Stand zu bringen, in dem sie Wahlrechtsgrundsätze erfüllen kann. Dann kommt dazu, wenn ich Software auf einem Computer brauche, habe ich immer die gleichen Probleme, sprich, hat der Anwender Viren drauf? Ist da vielleicht ein Trojaner drauf Ganz kurze installiert und so weiter? Zwischenfrage. Es geht ja auch also um Software, nicht nur auf dem Server, sondern auch auf dem Client. Ja, genau. Da geht, also die Software, die ich gerade erwähnt habe, darum geht es tatsächlich um einen Desktop-Client. Also sprich, der Wähler selbst braucht Software auf seinem Computer. Okay, also im Endeffekt so wie bei GBG und solchen Sachen. Und zum Beispiel in dem Fall ist es tatsächlich ein Klickibunti-Anwenderprogramm, wo du halt dir deine Abstimmungen zusammenklickst und verschlüsselst und abschickst. Ja, aber auch da, aber vielleicht auch da nochmal. Diese Fehler können auch bei normalen Parteitagen auftreten. Diese Fehler können immer auftreten. Die können tatsächlich auch bei Wahlen auftreten. Ich brauche nur den Ausweis von jemandem nehmen, der mir ähnlich sieht und dessen Wahlunterlagen haben. Schon habe ich eine falsche Wahl. Derartige Wahlfehler passieren immer mal. Der Unterschied. Der Punkt ist, oder die Frage, die ich dazu habe, ist es vorstellbar, dass ein solcher normaler Wahlfehler, der bei wirklich jeder Wahl und auch bei der Bundestagswahl, mir wurden aus Behördenscheißfehlern mal zwei Wahlunterlagen zugeschickt. Zu unterschiedlichen Stimmlokalen. War lustig, hätte ich zwei Stimmen gehabt. Normaler Wahlfehler. Die sind aber im Prinzip nicht schädlich. Die Frage ist ja, ob man die Sachen, die ihr jetzt angesprochen habt, so ausnutzen könnte, dass man sie systematisch zu einer Beeinflussung von einem Ergebnis einsetzen könnte. Da würde ich das Problem sehen. Also, da kann man ganz konkret ansetzen. Der Unterschied zwischen einem Parteitag und einem Online-Voting-System ist grundsätzlich der: Bei einem Parteitag kann ich als real existierende Person maximal eine Stimme abgeben. Es ist mir im Allgemeinen nur unter erheblichem Aufwand möglich, mehr als eine abzugeben, und selbst dann skaliert dieser Angriff nicht wirklich. Skalieren bedeutet, ich kann nicht beliebig viele abgeben, einfach weil es eine bestimmte begrenzte Zeit gibt. Wenn ich jetzt aber Online-Voting betreibe, dann bin ich in der Lage, durch geschickte Vorarbeiten vor dem eigentlichen Parteitag gezielt Computer zum Beispiel zu infizieren. Das ist sehr einfach. Da muss ich dem Typen nur irgendwie einen USB-Stick unterjubeln. Was weiß ich, hey, hier ist ein super cooles MP3 drauf, steck mal bei dir rein und hörst dir mal an, ne? Und zack ist der Computer infiziert. Und ich habe unentdeckten Remote-Zugang und kann beliebig manipulieren. Und dann kommen wir eben dazu, Online-Angriffe skalieren grundsätzlich. Weil ich eben bei einem Online-Angriff nicht unbedingt händisch davor sitzen muss, oder selbst wenn ich es tun muss, kann ich zeitgleich mehrere Angriffe fahren. Also sprich, wenn ich online bin, mit meinem System, dann habe ich die Möglichkeit zur Automatisierung. Und sobald ich die Möglichkeit zur Automatisierung von einem Angriff habe, skaliert er fast unendlich. Ich möchte mal kurz zurückkommen zu deinem vorherigen Pivot-System und so weiter. Ich denke, das schadet prinzipiell schon deine Kosten-Nutzen-Rechnung im Vergleich zur Briefwahl, weil du musst auch einkalkulieren, dass es Leute gibt, die die Software installieren müssen. Das werden nicht alle selber können. Du musst also Leute haben, die da ehrenamtlich hinfahren und den Leuten helfen, möglicherweise auch ein Virus installieren. Und dann brauchst du Experten, die sich mit der Software auskennen und die die ganzen Parameter kontrollieren, die Server auf dem aktuellen Stand halten und so weiter. Und das verschlingt noch viel mehr Ressourcen, als einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten einen Brief auszudrucken und abzuschicken. Also ich finde, spricht auch nochmal ganz klar gegen Online-Voting. Wie sind denn die Erfahrungen von den Schweizern? Da kann ich leider nicht so wirklich viel dazu sagen. Die paar, mit denen ich geredet habe, waren so grundsätzlich so, ja, Hammer, funktioniert. Aber es war jetzt auch nicht so unbedingt, zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass sie so, yes, funktioniert, ist voll geil und überhaupt, wollt ihr das nicht auch haben? Also es war jetzt nicht so furchtbar enthusiastisch, aber es klang jetzt auch nicht gerade nach so ein Kack. Ich möchte kurz auf das Argument eingehen von, ich weiß nicht, wer als Vorletzter gesprochen hatte. Ja, ich glaube, diesen Aufwand müssen wir halt auch irgendwann mal betreiben. Also wenn wir wirklich diesen Königsweg gehen wollen, dann dürfen wir ja davor keine Angst haben, dass vielleicht manche Leute nicht gleich damit klarkommen. Also das Problem wirst du immer haben, aber wir wollen ja auch die Demokratie irgendwo ins 21. Jahrhundert hieven, und ich glaube, dann müssen wir diese Hürde irgendwann auch mal nehmen. Ja. Ich habe aber gerade einen Vergleich gebracht zur Briefabstimmung. Warum nicht die Briefabstimmung? Das ist ja das Kritische. Also es geht ja nicht prinzipiell um Fernabstimmung, sondern warum nicht die viel einfache Briefabstimmung, die jeder nachvollziehen kann, jeder Ehrenamtliche, jeder Helfer, und wo man keinen Experten braucht. Kurzer Einwurf. Die Briefabstimmung hat noch den anderen Vorteil. Die Briefabstimmung funktioniert grundsätzlich auch dann, wenn der Computer, auf dem ich mir die Daten ausdrucke, kompromittiert ist. Durch die Unterschrift ist das nämlich egal, weil nur ein unterschriebener Zettel gilt. Und wenn mehrere unterschriebene Zettel da sind, bei denen die Unterschrift abweicht, sehe ich als Wahlhelfer sofort, dass eine Manipulation stattgefunden hat. Und schon allein deshalb ist das System, das wir da vorgeschlagen haben, ja, jedem Online-System überlegen, weil ich eben grundsätzlich von einem kompromittierten Wählersystem ausgehe. Ich möchte mal noch einen anderen Aspekt oder eine andere Idee einbringen, die mir in der Diskussion vorher gekommen ist. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, darüber länger nachzudenken, weil sie mir eben vorhin erst gekommen ist. Was ist, wenn man diese Briefwahl durch ein TAN-Verfahren ersetzt? Ich meine, das machen ja Banken auch. Scheinbar ist das sicher genug, dass Banken keine Angst haben, im größeren Stile betrogen zu werden. Also es funktioniert ja bei Banken auch. Warum könnte man diese Briefabstimmung nicht durch ein TAN-Verfahren ersetzen? Zwei Sachen dazu, Mini. Zum einen, das funktioniert auch nur so gut, die Anwender damit umgehen. Und zum anderen, für die Banken ist es billiger, den Schaden zu zahlen, als ein besseres System zu kaufen. Noch eine Erweiterung dazu. Das TAN-Verfahren ist grundsätzlich ungeeignet, weil es darauf basiert, dass der andere Anwender sich damit eindeutig identifiziert. Das TAN-Verfahren ist letzten Endes nur ein Identifizierungsverfahren, ein besonderes. Der Anwender identifiziert sich vordergründig mit seiner Zugangsnummer fürs Online-Banking und seinem Passwort und dann für jeden Banking-Vorgang nochmal weitergehen mit einer speziellen TAN. Das ist kein Wahlverfahren, sondern es ist eigentlich nur ein Identifizierungsverfahren. Also daher für sowas nicht wirklich geeignet. Ja, mir ging es ja auch um die Nachvollziehbarkeit. Ja gut, danach hast du irgendwelche Daten, die zum Server übertragen werden, dann steht da, irgendjemand hat mit Ja gestimmt, aber niemand kann überprüfen, stimmt es oder hat da der Admin 20 Mal Ja eingetragen. Also dann hast du da hinten dran eben wieder den Wahlcomputer. Du hast da vorne Authentifizierung, eine mehrstufige von mir aus auch mit Passwort und TAN und schlag mich tot, aber am Ende hast du wieder das gleiche Problem. Der Punkt ist, das TAN-Verfahren ist dafür gedacht, dass ich als Server sicher bin, dass ich mit dem Richtigen rede. Das ist im Allgemeinen nicht dafür gedacht, dass irgendjemand Drittes sicher ist, dass der Richtige mit mir geredet hat. Sondern es gilt eben, ist eben ausschließlich dazu da, dass ich als Server sicher sein kann. Die Person, die mir gerade einen Auftrag erhalten hat, ist dazu gegeben hat, ist dazu autorisiert, mir diesen Auftrag zu geben. Man kann ein ähnliches System einsetzen, und zwar, ich kann es mal sehr simpel umschreiben, sozusagen die digitale Unterschrift. Das war eines der ersten Schemes, das ich mir überlegt hatte überhaupt. Das ist im Endeffekt Liquid Feedback von Abstimmungssystem. Also ich setze auch auf Öffentlichkeit, aber ich mache meine Stimmabgaben signiert. GPG etc. Es gibt die Verfahren öffentlich. Ich signiere meine Stimmabgabe und schicke die zu einem Server. Die Stimmabgabe wird jetzt aber nicht veröffentlicht, sondern wir wählen zum Beispiel als Bundesparteitag ein paar Wahlprüfer, deren Aufgabe es dann ist, hinzugehen und zu gucken, alles klar, wurden hier Stimmabgaben gezählt, die ohne korrekte Signatur kamen? Nö, sind die Signaturen korrekt? Ja. Wurde korrekt akkreditiert, verteilt? Ja, alles okay. Okay, die Wahl ist gültig. Dann habe ich die Vorteile von so einem, in Anführungszeichen, pseudogeheimen System. Ich musste mein Stimmverhalten nicht öffentlich machen, aber ich habe trotzdem eine gewisse Sicherheit durch eine digitale Signatur. Was spricht da dagegen? Wieder. Wieder die Möglichkeit ist es natürlich eine Einschränkung der Geheimheit. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Bestimmte Wahlrechtsgrundsätze kann man einschränken. Wie weit ist halt schwierig, und in diesem Fall wäre es dann halt auch wieder sowas, wir bauen dann halt eine Datenbank auf mit den Entscheidungen der Mitglieder. Und das ist halt allgemein nicht so besonders glücklich. Ja, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du sagst, ja, dann müssen wir irgendeine Datenbank aufbauen mit den Entscheidungen der Mitglieder. Letztendlich widersprichst du dir doch da, wenn du sagst, das ist der Königsweg, das irgendwann zu erreichen. Genau dann musst du doch. Der Königsweg wäre ja, das alles online zu machen. Der Königsweg wäre es, unter Einhaltung aller Wahlrechtsgrundsätze online zu machen. Das wäre der Königsweg. Also das wäre das Optimum, was erreicht werden kann. Einfachheit von online, verbunden mit Sicherheit und allen anderen Wahlrechtsgrundsätzen, die wir zum Beispiel auf einem Parteitag haben. Das wäre der Königsweg. Und jetzt ist halt die Frage, wie weit weicht man vom Königsweg ab? Bis wann sagt man, ist es noch akzeptabel? Und wenn ja, wie schnell kann man das erreichen? Wobei ich das auch hinterfragen muss, online ist nicht automatisch einfach. Für viele Leute ist Briefwahl einfacher oder auch angenehmer. Oder Urnenwahl. Ja, auch nicht von der Hand zu weisen. Also, also am besten die Möglichkeit, beides zu haben, sagen wir es mal so. Ich sehe halt immer noch, oder anders, wie schätzt ihr das ein? Wie viele Leute brauchen wir, wenn wir das monatlich machen wollen? Und bei so vielen Anträgen, die wir wirklich bearbeiten wollen, ist das halt extrem. Also unterstellen wir monatlich 8 bis 10 Anträge, die irgendwie abgestimmt werden. Wie viele Leute müssen wir dafür binden? Der Vorschlag ist schon mal ein bisschen anders. Also der Vorschlag, den wir gemacht haben, sieht ja vierwöchige Phasen vor. Und eine Abstimmung wird da mindestens in einem Abstand von 8 Wochen erfolgen. Also sprich, eine Auszählung wird in einem Mindestabstand von 8 Wochen erfolgen. Das heißt, du hast, wenn du es tatsächlich in Minimalabstand sozusagen machst, hast du initial eine Antragssammlung und dann hast du 4 Wochen Diskussion. Dann hast du 4 Wochen Diskussion, während der kannst du schon die nächsten Anträge sammeln. Quatsch, nicht Diskussion. Du hast 4 Wochen Diskussion, dann 4 Wochen Abstimmung und während der Abstimmung kannst du schon die nächsten Anträge sammeln. So. Das heißt, du hast dann immer so einen Wechsel, du hast Diskussion 4 Wochen und dann hast du Abstimmung 4 Wochen. Und am Ende jeder Abstimmung müssen halt entsprechend Freiwillige gefunden werden, die vom Vorstand beauftragt sind und vom Vorstand auch kontrolliert werden und auch von anderen Zeugen überwacht werden, die sich dann an einem realen Ort treffen müssen und diese Sachen auswerten müssen. Das ist vom Zeitaufwand her, schätzen wir mal, einen halben Tag, vielleicht ein ganzer Tag. Aber hat einen riesen Vorteil. Es gibt keine riesen Vorbereitungshürde. Es ist ja nicht so, dass wir dafür eine riesen Location machen müssen. Dafür reicht im Zweifelsfall auch eine Gaststätte mit einem großen Nebenraum, in dem Leute rein können und der Auszählung zugucken können. Ja, oder die LG, oder die Geschäftsstelle in Berlin. Oder die Geschäftsstelle in Berlin, sicherlich, ja. Wenn man sowas hat in Baden-Württemberg, würde es sich natürlich anbieten, in die LGS nach Stuttgart zu gehen. Da, wenn man es richtig macht, kann man es sogar so arrangieren, dass die Post die Briefe dann zum Stichtag da auch bequem hinliefert. Es könnte auch abwechselnd jeder Landesverband einmal auszählen. Auch eine Möglichkeit, dann hat man gleich eine schöne Rotation drin. Was weiß ich, wenn ein LV keine LGS hat, dann muss er halt irgendwie alles anders organisieren, aber dann hat man zum Beispiel mal die Möglichkeit, dass jeder mal hingehen kann zum Überprüfen. Ich habe also eine Sache noch zu diesen Briefen. Man lässt sich ja allerlei einfallen, was alles bei computergestützten Wahlen schief gehen kann. Das sehe ich auch alles ein. Aber wenn man das auch auf die physische Welt anwendet, also diesen Paranoia-Modus, dann müsste man bei dem Briefversand eben auch mal genauer hinschauen, was kann da eigentlich schiefgehen. Was ist jetzt, wenn zum Beispiel, also die Briefe werden ja gesammelt bei der Post. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Piraten, der arbeitet dort. Oder es muss ja nicht unbedingt ein Pirat sein, kann ja auch irgendjemand sein, der uns nicht gut gesinnt ist, der weiß, was wir da machen, für wen das gesammelt wird und um was es sich handelt bei diesen Briefen. Was ist, wenn der quasi diese Briefe durchleuchten kann? Ich denke nicht, dass das sehr aufwendig ist und eine bestimmte Anzahl, sagen wir mal 20, 30 Briefe raussortiert und die wegwirft. Also grundsätzlich ist Folgendes zu berücksichtigen. Die Probleme, die bei solchen Wahlverfahren auftreten, sind kreisförmig und überlappend. Also sprich, ich habe einen gewissen Kern an Problemen, der zum Beispiel bei jedem Parteitag auftritt. Dieser Kern an Problemen gilt fast vollständig auch für die Briefwahlen. Nur für die Briefwahl kommen noch einige Probleme dazu. Und der weitaus größte Kreis sind Online-Wahlen. Sprich, jedes Problem, das ich mit einer Briefwahl habe, finde ich in gleicher oder sogar verstärkter Form auch bei Online-Wahlen vor. Und jedes Problem, das ich bei einer normalen Wahl oder Abstimmung auf einem Bundesparteitag habe, finde ich auch bei einer Briefwahl vor. Also insgesamt kann man da schon sagen, jede Entfernung von einer geschützten Umgebung wie einem Parteitag eröffnet natürlich weitere Gefahren und je weiter ich davon weggehe, umso größer sind die Gefahren. Das mal grundsätzlich. Dann der konkrete Einwand, sicherlich möglich. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass es eben in Deutschland ein Briefgeheimnis gibt, an das die Deutsche Post als Dienstleister gebunden ist. Und klar kann es mal vorkommen, dass das passiert, aber die Gefahr aufzufliegen ist sehr groß. Einfach Schon insbesondere dadurch, dass da ja vor Ort Leute sind und der ist ja da nicht alleine und arbeitet ja auch nicht in einem Vakuum. Natürlich kann bei der Post eingebrochen werden oder so, aber das sind alles Sachen, die fallen auf. Und im schlimmsten Fall, falls es auffällt, gehst du halt hin und sagst, okay, dann ist das ganze Ding halt jetzt ungültig. Wir schmeißen alles weg, wird eingestampft, verbrannt, dass es keine Auszählung oder sowas gibt, keine Legendenbildung etc. und machen das Ding nochmal. Alles kein Problem. Interessant wird es nur, wenn die Sachen nicht auffallen, aber jetzt das Beispiel von dir, jemand durchleuchtet es da, da ist schon mal der eine Punkt, so durchleuchten ist jetzt nicht ganz einfach, also da irgendwas rauszuerkennen, okay, ist spannend. Da kann man auch Dinge entgegen tun. Man kann zum Beispiel auf die Rückseite des Akkreditierungsbogens einfach das bewährte Schraffurmuster machen. Dann kannst du da durchleuchten, solange du willst, wirst du nie was lesen können. Da gibt es Sicherheitsmaßnahmen dagegen. Und wenn er einfach wahllos welche wegwirft, naja, dann sagt schon die Wahrscheinlichkeitstheorie, dass sich das Wahlergebnis nicht wesentlich verändern wird. Ja, okay, es war jetzt auch so gedacht, dass man halt auch an diese Dinge denken sollte. Die sind sicherlich berücksichtigt. Also ich meine, es ist ja zum Beispiel so, andere Parteien haben das ja auch gemacht, die haben meistens dann Wahlurnen bei sich in irgendeiner Geschäftsstelle aufgestellt. Und da gab es dann natürlich auch schon die diversen Skandale deswegen. Ich meine, die SPD ist damit ganz böse auf die Fresse geflogen. In Hamburg war es oder wo war es? Hamburg, jo. Ja, bei denen sind Stimmzettel geklaut worden aus der Geschäftsstelle. Und das ist natürlich dann ein Riesending. Das ist sicherlich eine der Gefahren. Aber man muss auch dazu sagen, da ist im großen Umfang manipuliert worden und es ist aufgefallen. Mit anderen Worten, eine Manipulation in einer Größenordnung, es waren 1300 Stimmen etwa, die da entwendet wurden, von 5 oder 6000 gültigen. Das heißt, selbst eine Manipulation in Höhe von knapp 20%, oder gut 20%, ist aufgefallen und die wäre ja eigentlich noch nicht mal ausreichend, um das Ergebnis absolut beeinflussen zu können, ne? Okay. Ich habe ja im Prinzip nichts gegen diesen Vorschlag mit Briefen. Aber oder die Frage, ihr wollt das jetzt auf Landesebene bei euch durchsetzen. Plant ihr das zum nächsten Bundesparteitag so einzureichen auch? Derzeit nein. Auf Landesebene lässt sich das Ganze überblicken. Auf Bundesebene habe ich zwar im DPT mit einigen Leuten geredet, die auch ähnliche Anträge hatten, aber bin jetzt nicht so weit eingearbeitet, dass ich sagen könnte, da kompetent in Bundesebene mitreden zu können. Auf Landesebene kann ich es deshalb sagen, weil ich hier weiß, hier beschäftigt sich niemand damit. Weil der Punkt ist, und das ist jetzt mehr wieder eine politische Debatte, ich glaube, wir werden auf dem nächsten Bundesparteitag einen solchen Mechanismus in irgendeiner Form diskutieren müssen, meiner Meinung nach auch positiv abstimmen müssen. Allein aus Erwägungen von, dass wir demonstrieren müssen, dass wir vorwärts kommen in dieser Idee von Demokratie, Partizipation neu erfinden zu können. Ich sehe den Punkt von dir und ich glaube, das ist halt auch der, ganz unabhängig jetzt, wie man die ganze Debatte sieht, ob ein Online-Parteitag geht oder nicht, die Idee mit der Briefwahl ist der, wo auch alle Aluhüte irgendwie zustimmen können. Von daher, er ist ein mehrheitsfähiger Antrag. Er wäre ein mehrheitsfähiger Antrag. Von daher die Frage, ob es nicht, fast die Bitte, ob es nicht doch machen wollt. Und da haben wir, glaube ich, den richtigen im Channel, ne? Entropie war doch, 002 war doch deiner, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, den habe ich beim letzten Bundesparteitag eingereicht. Also der wäre als Konkurrenz zur ständigen Mitgliederversammlung drangekommen, wenn es soweit kommen wäre. Und es gibt hier große Ähnlichkeiten zu dem, was ich jetzt hier gerade sehe von Justus. Ich hätte jetzt auch ein paar Fragen dazu, warum ihr da gewisse Parameter so gewählt habt. Also ganz konkret, wieso ihr zum Beispiel das nicht zulasst, dass man alternative Anträge einbringen kann zu einem. Und warum nach der Diskussion kein oder während der Abstimmung keine Diskussion mehr stattfinden darf. Ich erläutere es mal kurz. Beim Mitgliederentscheid, was ich entworfen hatte, ist es so geregelt, dass man 4 Wochen zum Beispiel hat man, es werden erstmal die Anträge gesammelt mit Mitgliederbegehren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann gibt es 4 Wochen die Möglichkeit, alternative Anträge einzubringen mit einem weiteren Mitgliederbegehren. Und dann gibt es die Diskussionsphase. Da sind dann irgendwo verpflichtende Informationsveranstaltungen durchzuführen. Das kann auch online geschehen. Und die überschneidet sich mit der Abstimmungsphase, die dann letztendlich 2 Wochen dauert. Und die Idee dabei ist, dass man dadurch auch ermöglichen kann, dass man sozusagen lokale, dezentrale Antragskonferenzen hat, auf denen man die Anträge diskutiert und dann gleich vor Ort auch mit der Urne abstimmen könnte. Und sofern man natürlich gewährleistet, dass das mit der Urnenabstimmung, dass da nicht irgendwie was geklaut wird oder so, hätte man dann den Vorteil, dass man gleich wirklich Diskussion und Abstimmung kombiniert, und das dürften wahrscheinlich die meisten auch nutzen. Die Briefwahl oder Briefabstimmung wäre dann praktisch nur so ein Fallback für Leute, die einfach nicht zeitlich teilnehmen können. Also da empfehle ich einen kurzen Blick nochmal rein, weil es ist nämlich tatsächlich mit konkurrierenden Anträgen ist geklärt. Paragraph 7.2 haben wir geschrieben, bei Anträgen, die sich inhaltlich ganz oder teilweise ausschließen, gewinnt der Antrag mit der höheren Zustimmung. Eine Stichwahl findet nicht statt. Also sprich, das Wahlverfahren ist hier bei konkurrierenden Anträgen auf Approval Voting ausgelegt. Und wenn spätere Anträge kommen, dann ist es wie beim normalen Parteitag, wenn ich meinen Antrag halt nochmal gestellt habe und er findet dann Zustimmung, dann ist halt der angenommen, wenn er den anderen ausschließt. Die Grundlage davon ist eine strikte Anwendung des KISS-Prinzips. Keep it simple, stupid. Einen so geringen Eingriffsweg wie möglich für den Vorstand zu zeigen. Also sprich, der ist da ganz fest drauf genagelt, es muss in der Reihenfolge, in der es reinkommt, first come, first served, außer du hast richtig gute Gründe dafür und musst es auch im Einzelfall jeweils begründen. Und auch dann kann er die nicht einfach wegkacken, sondern kann sie eigentlich nur an den Parteitag verweisen, also an die Präsenzsitzung verweisen bei uns. Außer wenn es um Anträge geht, die zur offensichtlichen Störung da sind. Ich habe den Anfang der Diskussion leider nicht mitbekommen, deswegen habe ich jetzt nicht so einen Überblick. Also es ist nur eine allgemeine Frage, ob es irgendwelche Gründe dafür gab, weil ich glaube, das ist kein großer Aufwand zu sagen, wenn jetzt mal ein Antrag eingereicht wurde, hat man 4 Wochen danach noch Zeit, einen Alternativantrag dazu einzubringen, weil viele Leute zum Beispiel nicht wissen, dass dieser Antrag, sagen wir mal, ein Quorum erreicht hat und dass dieser Antrag überhaupt gestellt wurde. Und dann könnte man sagen, das passt uns ja gar nicht und da wollen wir jetzt zumindest eine Alternative haben. Und das fände ich, also auch generell finde ich das auch sehr sinnvoll, wenn man das bei Volksentscheiden oder sonst wo oder Bürgerentscheiden hätte, diese Möglichkeit. Das wäre so auch ein politisches Projekt, was man sagen könnte, das machen wir intern so und das würden wir auch generell dann auch im öffentlichen Bereich sehen. Gut, da stellt sich halt jetzt mir die Frage, wie verhinderst du, dass da dann ein erheblicher Aufwand für die dafür zuständigen Vorstand oder die dafür zuständigen Beauftragten entsteht? Und wie verhinderst du, dass die dann eine, sagen wir mal, unverhältnismäßig große Einflussmöglichkeit auf dieses Gebiet finden? Na gut, also dazu fehlt mir jetzt leider gerade die genaue Information, wie denn diese Anträge gesammelt werden oder also ob praktisch jeder einen Antrag schreiben kann und der wird dann automatisch abgestimmt oder ob das da gewisse Quoren gibt. Das ist eigentlich tatsächlich, es orientiert sich in Antragshürde und Antragsrecht einfach an der normalen Mitgliederversammlung. Der einzige Unterschied ist, in der Mitgliederversammlung hast du natürlich die Möglichkeit, eine eigene Tagesordnung zu machen. Und die hast du da natürlich nicht. Also haben wir gesagt, okay, dann gibt's halt jetzt hier den Default, first come, first served, mit der Möglichkeit zumindest offensichtlich Störeranträge, was weiß ich, irgendjemand kopiert das Landtagswahlprogramm der NPD und stellt es bei uns in 80 Unteranträgen rein. Okay, gut, da weiß ich dann, ja, das stellst du mal lieber an den Landesparteitag, diesen Antrag. Auf Wiedersehen, mein Freund. Und so kriege ich das dann sehr schnell weg. Aber ansonsten ist jede darüber hinausgehende, vor allem thematische Einsortierung natürlich etwas unglücklich, weil dann entscheidet im Endeffekt irgendeine Kommission, sei sie gewählt oder nicht, darüber, was behandelt wird. Das finde ich halt insgesamt ein klein wenig unglücklich. Und wenn ich es richtig gesehen habe, deine Mitgliederentscheidskommission, die du hattest, war ja ganz bewusst ein separates Organ, oder? Es gibt die Möglichkeit, also man kann den Vorstand beauftragen und es wird wahrscheinlich in den meisten Fällen der Fall sein, aber es gibt prinzipiell den Mitgliedern die Möglichkeit zu sagen, nein, wir vertrauen dem Vorstand irgendwie nicht oder wir wollen ganz unabhängige Leute dafür haben und die können dann eine Mitgliederentscheidskommission wählen. Also es ist nur praktisch ein zusätzlicher Freiheitsgrad, der nicht genutzt werden muss. Das bezog sich jetzt mehr auf den Parteitagsvorbehalt. Ich weiß nämlich nicht gerade mehr auswendig, wie du das geregelt hast, ob du es überhaupt geregelt hast. Ja, also steht auch ganz klar drin. Sachen, die nur der Parteitag beschließen kann, die sind halt nur als Mitgliederbefragung gedacht. Also die haben keinen verbindlichen Charakter. Was ja eigentlich, man kann diesen Mitglieder oder den Parteitagsvorbehalt könnte man gerichtlich praktisch, man könnte feststellen lassen, dass es eigentlich verfassungswidrig ist und die innerparteiliche Demokratie unnötig einschränkt. Aber dazu bräuchten wir wahrscheinlich ein paar Jahre Zeit und viel Geld. Also das habe ich berücksichtigt, dass das einfach dann, egal was man da abstimmt, dann einfach eine Mitgliederbefragung wäre. Und praktisch nur bei Dingen, die zum Beispiel organisatorisch sind oder Positionspapiere, die wären dann verbindlich abgestimmt dadurch. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Ihr habt vorhin gesagt, einfache Mehrheit reicht dann bei konkurrierenden Anträgen. Das heißt aber auch, dass ich diese Mitgliederabstimmung ganz einfach trollen kann und ins Sinnlose führen kann, indem ich einfach zu Anträgen konkurrierende stelle. Dann bekommt nie irgendein Antrag, Was weißt du, was ich meine? Ich stelle einfach 10 Anträge nochmal konkurrierend. Ja, wie gesagt, deshalb gilt da ja ganz strikt First Come, First Served und du kannst natürlich 10 Anträge stellen. Da gibt's einen Vorschlag, den haben wir aber noch nicht umgesetzt. Es gibt ja eine Limitierung auf 40 Anträge, die virtuelle Versammlung bei uns. Und wir haben eventuell noch überlegt, dass man schlicht sagen könnte, jeder stimmberechtigte Pirat kann einen Antrag zu Wahlprogramm oder Positionspapieren in die virtuelle Versammlung stellen. Das heißt, du kannst die virtuelle Versammlung einen Antrag stellen und wenn du halt konsequent trollen möchtest, alles klar, kein Problem. Ebenso steht natürlich frei, da Quoren einzuführen, jeglicher Art. Ist alles kein Problem, damit kann man solcher Sachen Herr werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es dagegen keine Maßnahmen gäbe. Und halt letzte Ausflucht ist halt immer noch, dass der Vorstand sagen kann, was weiß ich, es ist eine Entscheidung getroffen worden zu einem Thema darin und irgendjemand kommt jetzt und sagt, hier gegenteiliges Ding und es wird abgelehnt, dann kommt er nochmal und sagt, hier nochmal gegenteiliges Ding, dann kann der Vorstand sagen, also hör mal, du bist jetzt abgelehnt worden, muss es jetzt nicht nochmal stellen, wenn du wirklich meinst, dass es noch diskutiert werden soll, dann mach's bitte auf der Präsenzsitzung. Kleine Anmerkung hier noch zur Situation in Baden-Württemberg, also ich will jetzt von niemandem die Arbeit kleinreden oder so, aber seit der Landtagswahl gab es bei uns sehr wenig programmatische Arbeit, also ich glaube eine Urabstimmung und alles, was sich aufgestaut hat, wäre schon erledigt, also es ist bei uns so, dass die Zahl der Anträge, das ist zumindest mal die Erwartung, sehr überschaubar wird und dadurch, dass wir uns jetzt schnell abstimmen kann, falls das Ding angenommen wird, dass dadurch die programmatische Arbeit auch erst wieder so richtig in Gang kommt, weil gerade ist es doch sehr mühsam, da geht es nicht so viel, wie gehen sollte. Man muss das allen dazu sagen, dass durch die Aufstellungsversammlung und Wahlparteitage jetzt natürlich nicht wirklich im letzten Jahr Programm gemacht werden konnte. Noch kurz zur Trollerei. Zum Beispiel im Mitgliederentscheid gibt es da auch zwei Sätze dazu, um das zu verhindern. Der eine ist, dass steht zum Beispiel ein Mitgliederentscheid zu einem Sachverhalt, der bereits innerhalb der letzten 12 Monate in einem Mitgliederentscheid abgestimmt wurde, ist nur dann zulässig, wenn die Antragsteller glaubhaft machen können, dass sich die entscheidenden Umstände seitdem maßgeblich geändert haben. Also das ist schon mal so ein Trollschutz, dass das nicht immer wieder gleich abgestimmt werden kann. Und dann auch noch zudem steht drin, dass ein Antrag, der eindeutig dem Parteiprogramm widerspricht, auch nur als Mitgliederbefragung gilt. Also das kann auch nicht verbindlich sein. Und damit kann auch, also Blödsinn könnte damit abgeblockt werden. Ja, was ich allerdings jetzt an der Stelle ein bisschen schlecht finde, ist, das ist wieder so ein Gummiparagraf. Es war ein anderer Gedankengang, der hinten dran steckte, ja, dem Vorstand so weit wie möglich aus der Schusslinie herauszuhalten. Also sprich da wirklich zu sagen, ihr habt da so wenig wie möglich reinzufunken und ihnen quasi überhaupt die Möglichkeit zu geben, da so wenig wie möglich reinzufunken und wenn, dann nur in sehr eindeutigen Fällen. Und was halt auch noch dazu gesagt werden muss, wie gesagt, mit der MEK finde ich eine gute Konstruktion, insbesondere eben ist es eine elegante Lösung des Diskussionsproblems, das ich vorhin ja auch erläutert hatte. Aber du hast halt wirklich den Nachteil mit Parteitagsvorbehalt. Da finde ich halt eine Sondersitzungsform für einen Parteitag die schönere Lösung. Vielleicht kann man sich mal hinsetzen und das irgendwie versuchen zusammenzukloppen. Ja, also das ist ein grundsätzlich anderer Weg. Also der Mitgliederentscheidsweg ist halt wirklich zu sagen, das ist eine Ergänzung zu den Parteitagen, die aber nicht den Parteitag ersetzen kann. Und die viel riskantere Lösung, also wenn ich das jetzt richtig sehe, ist ja bei dir, dass du sagst, es ist wirklich eine, es soll als Parteitag gelten, was ihr da macht. Und das macht das Ganze natürlich auch dann anfechtbar und das ist schwierig. Also das, man könnte versuchen, das zu kombinieren, ja, das sehe ich schon. Aber dann müsste man das im kleineren Rahmen erstmal ausprobieren und nicht im Bundesverband, würde ich sagen. Ja, also ich denke, hier ist auch eine Chance, wenn wir es jetzt hier in Baden-Württemberg durchbekommen, es ist ja vorhin schon gesagt, es ist ein eigentlich sehr breit annehmbarer Weg, deshalb haben wir ihn ja auch gewählt, haben wir die Möglichkeit, es mal auszuprobieren. Die Frage ist halt, Neumarkt ist jetzt nicht so weit danach, das heißt, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Durchlauf stattfinden können vor Neumarkt. Insofern weiß ich nicht, ob zu dem Zeitpunkt dann schon Lehren gezogen werden können. Ich gehe davon aus, dass wir das Risiko in irgendeiner Form gehen müssen, in Neumarkt in irgendeiner Form etwas derartiges zu beschließen. Wie auch immer ausgestaltet. Einfach, um auch demonstrieren zu können, dass wir aus diesen ganzen Diskussionen, die wir jetzt ja ewig, irgendwo ja schon ewig führen, irgendeine Konsequenz ziehen können und Mitbestimmung, Partizipation in Parteien neu denken können. Auch als Zeichen wirklich in diesen Wahlkampf rein, an die Medien raus. Da möchte ich aber auch an einer Stelle warnen. Die Dynamik von so einer Versammlung ist ganz schwer vorherzusehen. Und ich würde daher meine Erwartungen nicht so besonders hochstellen. Es kann ja genau das Gleiche passieren wie in Bochum, dass der Antrag dann im Endeffekt einfach verschoben wird. Und vor allem denke ich nichts einfach nur, weil jetzt Bundestagswahl ist, irgendwas Populistisches beschließen, das wir dann hinterher an der Backe haben und hinterher nicht funktioniert. Und dann haben wir wieder irgend so ein abgehalftetes Briefwahl-Liquid-Feedback an der Backe. Und das eine ist bei Entropy auch, das mit der Briefwahl ist okay, das ist aber eher sowas für eben jetzt vor Wahlkampf, so eineinhalb Jahre vor einer Wahl, ist es gut. Aber wir brauchen auch irgendwas, was online-mäßig die Mitglieder, wenn die Leute mal in Landtag sitzen, denn eigentlich ist es ja in Berlin und in Schleswig-Holstein so, dass diese Fraktionen ja eigentlich relativ autark ja arbeiten, mit wenig Basiskontakt, dass wir da eben ein Online-Tool haben, wo die Basis zu aktuellen Themen, die im Landtag diskutiert werden, abstimmen können. Also Entropie-Sache gut für Wahlkampfvorbereitung, große, lange Anträge. Das andere gut eben für Fraktionsunterstützung. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Ich glaube, dass die Fraktion tatsächliche Beschlüsse braucht. Ich glaube, eine Fraktion kommt auch mit Meinungsbildern ganz gut zurecht, weil er letztendlich die Abgeordneten auch nur sich selbst verpflichtet sind. Das heißt, eigentlich brauchen wir doch kein Tool für eine Fraktion, wo die Basis tatsächlich Beschlüsse fasst, sondern es reicht doch sowas wie Liquid Feedback, wo es Meinungsbilder gibt. Ja, nein. Ja, weil grundsätzlich natürlich beratende Funktionen ausreicht, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt. Dadurch hast du geringere Anforderungen an die internen Entscheidungen, zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit kannst du geringer setzen, da es ja keine echte Entscheidung ist. Also sprich, du könntest zum Beispiel ohne Probleme Lime-Survey-Umfragen oder ähnliches machen zu bestimmten Themen, das geht auch sehr schnell. Dafür wäre dann halt nur entsprechende Kooperation zwischen Fraktionen und jeweiligem Gebietsverstand notwendig. Und nein, deshalb, weil du natürlich ein möglichst unverfälschtes Meinungsbild brauchst und zum Beispiel mich wirst du niemals in Liquid Feedback reinkriegen und so geht's einer nicht unerheblichen Menge an anderen Piraten. Das heißt, so bedauerlich es ist, in Teilen der Piratenpartei ist Liquid Feedback als Tool einfach verbrannt. Und daher auch nicht mehr geeignet, um wirklich Meinungsbilder einholen zu können. Also wir hatten diese Frage sehr oft bei den Kandidatengrills vor unserer Aufstellungsversammlung für die Landesliste. Und es gibt im Prinzip, das war zumindest mein Eindruck von den Kandidaten, zwei Sachen, die gewünscht werden. Einerseits eine Argumentsammlung, dass man sich selber ein Bild machen kann und selber zu einer Entscheidung kommen kann, zu einer Meinung kommen kann. Andererseits hilft einem dann natürlich so ein Umfragetool auch, weil wenn die eigene Meinung gravierend von dem Ergebnis der Umfrage abweicht, könnte man nochmal nachfragen, okay, warum tut sie das? Habe ich vielleicht was übersehen? Also so eine, beides könnte es ja praktisch sein. Ich musste auch noch kurz was zu Bälze sagen. Erstens, bei Mitgliedentscheiden gibt es auch die Eilverfahren. Du könntest also auch sagen, wir können wirklich bei ganz dringenden Sachen innerhalb von einer Woche das abstimmen, außerhalb dieses Zyklus. Aber ich bin auch generell dagegen, das so zu machen, weil es erstens nie repräsentativ sein wird. Du kannst die Leute nicht dazu zwingen, ständig online zu sein und alles abzustimmen. Das wird also niemals repräsentativ sein. Und es ist auch nicht wirklich der Sinn und Zweck, weil die Mandatsträger sind eben, haben ein freies Mandat. Und ich finde, gerade wenn man in diesem Bereich, also bei repräsentativer Demokratie arbeitet, dann sollte man sicher gehen, dass man die richtigen Leute aufstellt, dass man die auf Herz und Nieren geprüft hat, dass die auch wirklich gut entscheiden können im piratigen Sinne. Und wenn sie dort drin sitzen, dann sollten sie lieber von Argumenten überzeugt werden, anstatt von Zahlen, ob jetzt 60% dagegen oder dafür gestimmt haben. Also da wäre es sinnvoller, praktisch eine Argumentationsplattform zu bieten, wo die Mitglieder gute Pro- und Kontra-Argumente einstellen können und dann können diese Mandatsträger sagen, ja, das stimmt, das ist gut, eine gute Anregung und das werde ich in meiner Entscheidung berücksichtigen. Das ist, glaube ich, viel wesentlich hilfreicher. Ja, was ich da auch nochmal sagen wollte, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Wiki Arguments. Ich bin wirklich schwer beeindruckt gewesen, als ich erfahren habe, was da in Bayern gelaufen ist auf dem LPT. Sehe das eigentlich auch als den Way to go, weil mit das ist für mich, ich denke, Hilfsmittel sind wahrscheinlich auf lange Zeit wesentlich besser in unserer Situation. Einfach weil Hilfsmittel den Kommunikationsfluss von unten nach oben verbessern und beschleunigen und halt insbesondere jemandem erlauben, der eigentlich sich gar nicht tief in ein Thema einarbeiten möchte, aber halt nur zu einem Detailpunkt zum Beispiel was beizutragen hat, der kann hingehen und kann sagen, Leute, guckt mal da. Und dann schreibt er das hin und dann kann jeder, der sich danach damit beschäftigt, diesen einen Teilpunkt sehen und sich damit befassen. Aber der Einzelne muss jetzt nicht den ganzen Diskussionsablauf mitverfolgen. Und das ist für mich eine Durchlässigkeit, die ja entscheidend ist im Endeffekt. Vielleicht können wir das ganze Pferd einmal von der anderen Seite aufzäumen und sagen, dass die Online-Abstimmungen sicherlich sehr interessant sind und auch der Piratenpartei sehr gut zu Gesicht stehen würden. Aber die Diskussion ist ja nicht zuletzt auch deswegen jetzt beschleunigt worden, weil der BPT halt ziemlich in die Hose gegangen ist, was die Zahl der Anträge anbetrifft. Und wenn man jetzt anschaut, wie es in Bayern auf dem LPT gelaufen ist, durch eine geänderte Geschäftsordnung, durch eine geänderte Anordnung von Mikrofonen, durch Wiki-Arguments, durch einen zusätzlichen Beamer, in dem noch die Pro- und Kontra-Argumente in der Diskussion aufgeführt wurden und man dann sieht, dass über 80 Programmanträge behandelt wurden, dann meine ich, sollte man das mindestens genauso scharf im Auge behalten wie in der Diskussion über Online-Abstimmungen. Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt zwei mögliche Wege. Das eine ist, die Parteitage selbst zu optimieren und das andere ist natürlich, Entscheidungen zwischen den Parteitagen zu treffen. Die schließen sich ja nicht mal gegenseitig aus, ganz im Gegenteil. Man kann, wenn man sich geschickt anstellt, beides gewinnbringend verknüpfen. Ja, natürlich schließen sie sich aus, nur man muss auch sehen, also was Belze vorhin gesagt hat, dem stimme ich auch zu. Wenn wir jetzt, und sei es nur um der Symbolik willen, uns irgendein Tool ans Bein binden, was auf lange Sicht möglicherweise Parteitagen gleichsteht oder ganz langfristig vielleicht sogar ersetzt, dann muss das Ding einfach sitzen. Und es wird auch deswegen so viel Gas gegeben, weil wir einen Leidensdruck haben. Und im Moment ist die Situation auch, wie fundiert Programmanträge sind, und zwar auch im Hinblick auf die Zahl, die dann durchgeht, ist die Situation ziemlich fragil. Und da ist mir das Risiko einfach zu hoch zu sagen, ich baue jetzt mal eine zweite Instanz hier auf, die zwar noch nicht gleichberechtigt ist, aber so in die Richtung läuft, ohne dass ich mir überlegt habe, wie können wir unser System von Parteitagen ohne Delegierten überleben lassen, vernünftige Arbeit leisten und parallel dazu dann eben noch das andere aufbauen. Also mir ist das Augenmerk eigentlich zu wenig auf die Frage, wie optimiere ich die Parteitage? Ja, das ist, daraus können wir eigentlich nochmal einen ständigen Mumble-Vortrag machen. Wim, dass egal wie gut du Parteitage verbesserst, egal wie toll das ja gelaufen ist, ich habe es mir im Stream ja angeschaut, es ist toll gelaufen in Bayern. Zumindest die Bundesparteitage leiden ganz massiv daran, dass ein Ort ganz massiv eine Landesverbände bevorzugt, dass Leute über Geld ausgeschlossen sind. Und das kriegt man nicht über Organisationsfragen auf den Parteitagen weg, wenn wir nicht ins Delegiertensystem wollen. Also an der Stelle muss ich jetzt mal für die Lisa, glaube ich, was sagen. Ist sie überhaupt noch da? Nee, nicht mehr. Aber als Beispiel kann ich da die Lisa nennen. Die hat die Möglichkeit genutzt, auf einen Bundesparteitag zu gehen, indem sie gesagt hat, okay, sie hilft halt in der Orga mit. Und dann hat sie sich ihre Fahrtkosten bezahlen lassen. Also es gibt schon Möglichkeiten, das zu tun. Und ja, während du grundsätzlich recht hast, das habe ich ja auch schon vorhin gesagt, ein Parteitag ist eine finanzielle Belastung, vor allem aber auch eine zeitliche Belastung. Ich glaube, die zeitlichen Probleme sind viel größer als die finanziellen fast schon, weil finanziell, man findet Mitfahrgelegenheiten, man kommt irgendwo unter beim Pennen, irgendwie regelt sich das alles schon, aber die Zeit ist ein nicht unerheblicher Aufwand. Und gerade die kann man durch so eine Verteilung auf einen größeren Zeitraum sehr entschärfen, wenn man nicht den ganzen Zeitraum da sein muss, sondern sich sagen kann, ich bin irgendwie dann und dann mal da oder ich gucke mir vielleicht nur das Ergebnis an. Da, denke ich, sind die wirklichen Potenziale zu holen. Claudius, und dann gibt's noch einen anderen Punkt. Du hast natürlich recht. Es ist eine Zeitfrage und es ist für manchen auch eine Geldfrage. Aber umgekehrt, wir sind zwar eine Internetpartei, aber es mag sicherlich auch etliche Piraten geben, für die das ein echtes Problem ist, wenn sie sich dann damit beschäftigen müssen, auch über ein Piratenpad und über ein Wiki hinaus auch nur fundamentalste Dinge zu bedienen, die mit solchen Online-Parteitagen zu tun haben. Auch das muss man einstellen. Das ist für mich jetzt kein Argument dagegen, das einzurichten, aber es ist auch kein Argument dafür. Weil eben in dem Fall jetzt dann keine Zeit, nicht mehr Zeit in dem Maße oder so viel Geld in dem Maße ausgegeben wird. Dafür gibt es dann eben andere Hindernisse. Ich möchte mal ganz kurz auf das Pragmatische und auf Neumarkt zurückkommen. Jetzt mal ganz kurz nochmal zurückgedacht. Ich denke, wir sind eigentlich schon zu spät dran, um jetzt noch vor Neumarkt wirklich was zu bewegen. Also egal, was dort abgestimmt wird und was dort beschlossen wird, ob da SMV oder was auch immer beschlossen wird, es wird keinen wirklichen Effekt mehr haben, weil das Programm soll eigentlich bis dahin beschlossen sein. Und auch mit diesen Online-Tools könntest du versuchen, Wahlprogrammanträge noch nachträglich zu behandeln, aber die könnten dann angefechtet werden, weil es ja praktisch nicht am Parteitag abgestimmt wurde und so weiter und weil es erstmal eine Testphase gibt. Also das ist eigentlich viel zu spät. Da ist dann auch schon der Wahlkampf geht schon vonstatten. Die Sache ist also, es gibt jetzt diesen anderen Ansatz von diesem Online-Assisted-Parteitag, mit der Idee, dass man so eine Art Generalprobe online macht vom Parteitag, dort schon mal alles sammelt, also sowohl Argumente als auch mal so eine Testabstimmung und dann auf dem richtigen Parteitag sehr viel besser vorbereitet hineingehen kann und dann letzten Endes teilweise die Sachen nur noch abnicken muss, weil schon eigentlich alles geklärt ist oder nochmal eine kleine Aussprache macht. Also das fände ich jetzt realistischer, wenn man sich darauf konzentriert und das dann fließend übergehen lässt in eine langfristige Lösung. Also das heißt, wir könnten schauen, was kann man da schon kombinieren, was kann man da einbauen, schon mal testen vorab und wie kann man das dann langfristig implementieren. Ja, da wäre ich auch dafür, eher diese Beschlüsse so umzufassen, dass eben zum Beispiel eine SMV nicht einfach umgesetzt wird und die ist dann einfach da, sondern eher was zu beschließen, einen Prozess zu etwas zu einer Vision zu beschließen und nicht sofort eine Vision umzusetzen. Ich habe das auch in der Diskussion auf unserer Mailingliste in Baden-Württemberg zu dem Antrag mal gesagt. Es gibt meines Erachtens im Moment kein geeignetes System, mit dem das funktioniert. Das heißt allerdings nicht, dass man sowas nicht irgendwie hinkriegen kann. Es besteht mit Sicherheit die Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, okay, wir gehen jetzt halt hin, wir sagen, okay, das Zeug gibt's nicht, also geben wir jetzt halt mal Geld dafür aus. Und dann macht man eine Ausschreibung, man schreibt so und so viel Geld dafür aus, man legt die Parameter fest, man sagt, dass es Open Source sein soll und so weiter. Ja? Also man legt alle schönen Parameter fest und dann lässt man sich das bauen. Und dann stellt man fest, wie bei Sage, dass es hinterher scheiße ist. Sage ist ein bisschen was anderes. Sage ist ja eine, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, fertige Softwarelösung gewesen, die man sich geholt hat. Ja, aber die wurde ja auch ausgeschrieben, da wurden auch Parameter festgelegt, was sie haben muss. Und hinterher hat man dann festgestellt, oh, da fehlt uns dann doch wieder dieses und hier fehlt uns das und hier fehlt uns das. Also ich finde es wirklich besser, so in kleine Schritte, das, was Entropy, das, was wir auch am Landesparteitag ausprobiert haben, was wahrscheinlich noch nicht anständig genug beworben wurde, wie LPT-Arguments, dass eben so Sachen, die Anträge einfach wirklich im Vornherein, ohne dass du auch wieder auf irgendwelche Treffen gehen musst, die einfach Anträge und die Argumente dazu vorher schon mal durchlesen kannst, zum Beispiel. Also die so kleine Schritte sozusagen, die einfach dann dahin führen und dann eben nicht vielleicht das gleich auf dem Bundesparteitag auszuprobieren, sondern mal eine kleine Software, die nicht hundertprozentig funktionieren muss, die nicht alles drin haben muss, sondern einfach mal ein kleines Tool machen und das bei sich im KV ausprobieren, sozusagen eine Beta-Version. Und da dann zu schauen, wenn es da dann richtig funktioniert, kann man vielleicht ein bisschen was ändern, das auf dem Bezirk ausbauen. Und dann eben kleine Bausteine miteinander verbinden und einfach das Ganze evolutionieren und nicht sagen, so, Big Bang und jetzt hier ist es. Also zu dem Punkt kann ich Folgendes sagen. Sven und ich sind, wie vorhin auch schon erwähnt, ja inzwischen an dem Projekt Findeco beteiligt. Und wir haben vorher mit Bastem bereits das gemacht. Also wir haben hier lokal bei einigen Kreisverbänden mittlerweile Bastem-Instanzen. Bastem ist ja Wiki-Arguments recht ähnlich, hat aber ein klein wenig komplexeres Kommunikationsprinzip dahinter und Findeco vereinigt dann nochmal ein anderes Konzept von Discussion zur Erstellung, zur dynamischen Erstellung von Anträgen und Inhalten. Ja genau, Sven hat mal unten einen Link geschickt. Ich habe auch noch zwei Links geschickt zur Piratenpartei Schweiz. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr euch für P-Vote interessiert. Ja, die meisten Sachen, man sieht, dass es zwar jetzt nicht ultra aktuell ist, aber es gibt zumindest jeden Monat mal ein bisschen Aktivität. Ja, also was Findeco angeht, ich hoffe, dass wir es noch rechtzeitig für den LPT hier in Bavue zum Einsatz kriegen. Es wird noch spannend. Da könnt ihr euch mal eine Demo angucken unter findeco.de. Findet ihr das? Wo mir wieder auffällt, dass Kevin die Ding noch nicht angepasst hat. Hust. Nee, vor allem, wenn du das Ganze in kleinen Schritten machst, hast du eine viel höhere Akzeptanz in der Basis. Ne, weil die sagen, oh, bei mir im KV funktioniert das, das will ich auch im BZV haben. Ne, wenn alle im BZV dann sagen, hu, das wollen wir auch auf LV-Ebene. Also diese, nicht nur, dass die Lösung dafür dann besser ausgereift ist, sondern wenn du das erstmal in allen KVs sozusagen einführst und die probieren das und sagen, oh, das ist aber geil, ne, dann hast du eine viel höhere Akzeptanz auch bei den Leuten, das dann auch auf einem Parteitag umzusetzen, weil die Leute es schon kennen. So haben sie nur eine, ja, 300-seitige Beschreibung von was sich wahrscheinlich nur 10% vorstellen können. Ja, also der ursprüngliche Gedanke, ich habe 2010 habe ich mich beim Nordbaden-Treffen zum ersten Mal mit dem Thema befasst und der ursprüngliche Gedanke, den ich formuliert habe, war der, dass ich nicht davon ausgehe, dass es realistisch ist, dass sich jeder vorbereitet auf einen Parteitag, sondern dass es alleine aufgrund der großen Menge möglicher Anträge, die behandelt werden könnten, ein System geben müsste, bei dem ich mich ad hoc sozusagen, sobald ein Antrag aufgerufen wird, schnell über diesen Antrag informieren kann. Das ist auch so ein bisschen, das kann Wiki-Arguments grundsätzlich auch, ist aber da sehr Single-Purpose, also hat halt nur eine begrenzte Einsatzmöglichkeit und auch dadurch, dass man nur ja, nein, ist es nicht ganz ausreichend dafür. Was mir immer sehr wichtig war, ist, es muss auch irgendwie die Möglichkeit geben, noch neutrale Anmerkungen zu machen. Das sehe ich bei Wiki-Arguments jetzt nicht. Allerdings sind wir auch inzwischen mit den Wiki-Arguments-Leuten in Kontakt. Also sprich, auch da bei den verschiedenen Tools zeichnet sich eine, sagen wir mal, Zusammenfindung ab. Das ist zwar nicht bei allen so spektakulär, wie jetzt, wenn Bastem und Discussion auf einmal sagen, nee, wir machen jetzt zusammen und dann gibt es am Ende nur noch eines statt zwei, aber die Zusammenarbeit ist da zumindest auch da. Das Wiki-Arguments war ja eigentlich, ich sehe es mal eher als Notlösung für den LPT und wir haben ja zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass eine Woche vor dem LPT schon eine Tagesordnung feststand, die dann letztendlich auch beschlossen wurde, also in Reihenfolge, und auch das Antragsbuch lag schon eine Woche davor fest, also es war eigentlich die optimalen Bedingungen gab es dafür, um sich vorzubereiten. Ich muss sagen, leider war die Vorbereitung nicht so gut bei den meisten Mitgliedern, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber es reicht schon mal, wenn, sagen wir mal, nur eine kleine Gruppe von 10 Leuten oder so sich wirklich intensiv vorbereitet und die wesentlichen Argumente sammelt. Das hilft den anderen auch schon mal. Und jetzt hätte ich mal einen konkreten Vorschlag für Neumarkt, wie man diese Prozesse schon mal testen kann und den Leuten sagen kann, so, wir haben das jetzt vor Neumarkt schon mal ausprobiert. Wir haben jetzt auch einen Antrag dazu, der das eigentlich langfristig umsetzen würde. Wie findet ihr das? Und konkret würde es bedeuten, zwei Dinge, ich würde mal Aussprache und Abstimmung trennen. Aussprache würde ich jetzt sagen, wir brauchen irgendein Tool wie Findeco oder was auch immer, LPT Arguments, in dem diese Argumente gesammelt werden können. Dann brauchen wir Zeiten oder Foren, in denen die Mitglieder motiviert werden, diese Argumente dort einzutragen. Das könnte zum Beispiel permanente Mumble-Sitzung sein. Zum Beispiel jeden Abend gibt es dann irgendwie 5 Anträge, die dann von den Antragstellern vorgestellt werden. Dann können die Leute Fragen stellen, können Argumente eintragen und dann hätte praktisch jeder Antrag schon mal ein bisschen Inhalt in diesem Diskussionssystem. Das wäre also der erste Schritt. Und das zweite wäre dann zu sagen, wir haben jetzt diese ganzen Argumente gesammelt, jetzt machen wir mal eine Testabstimmung vor dem Parteitag. Und das könnte man auch mit einem anderen Tool zum Beispiel machen, dass dann da alle eingeladen werden, sei es mit Lime Server oder was auch immer, einfach mal zu ihre Meinung abzugeben, also auf Basis dieser Argumente. Und dann hätte man so einen Prozess, also praktisch einen Online-Parteitag schon mal gemacht und könnte gucken, wie gut es funktioniert hat, wo es geklemmt hat und das dann eben langfristig implementieren. Was mich ein bisschen gerade wieder stört an der Richtung ist, oder erstmal grundsätzlich ja, diese Idee von, wir fangen das irgendwo ganz unten an, entwickeln das hoch, ist in Wirklichkeit eine Form von Selbstbeschäftigung. Damit kommen wir in eine Situation, in der wir halt über Jahre irgendwie auf Kleinstebene, dass bloß nichts kaputt geht, irgendwie versuchen, ein perfektes System aufzubauen. Und das ist auch mein Vorwurf gerade in eure Richtung dann nochmal. Ihr versucht ein bereits perfektes System dann im Bundesparteitag vorzulegen. Ich gehe davon aus, dass wir schlicht und ergreifend eins beschließen sollten und dann im laufenden Prozess, der wirklich ernst ist Und erst wenn ein Prozess ernst ist, werden sich ausreichend viele Piraten daran beteiligen. Ich beteilige mich nicht an Liquid Feedback, weil da werden keine Entscheidungen getroffen. Aber wenn ein Tool mal da ist, über das man Entscheidungen treffen könnte, dann werden sich viele beteiligen, dann merkt man die Fehler, dann sieht man, wie man weitermachen kann und das kann man auf dem nächsten physischen dann ja tun. Uns also, klingt das Tool ja doch nicht länger nach als bis zum nächsten physischen. Ja, da muss ich jetzt an einem Punkt sagen, es ist wieder ja, nein und so, ne? Oder ja, aber. Da waren wir häufiger schon heute. Ja, es ist halt ein recht komplexes Ding, weil heute Abend ist das Thema ja ganz offiziell sozusagen Online-Parteitag. Also sprich, es geht eigentlich um alternative Versammlungsformen für einen Parteitag. Natürlich, weil es sich, wie ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, wir haben als grundsätzliches Problem eben die ineffizienten Präsenzparteitage. Dadurch kommt man natürlich immer auf alle möglichen Lösungen zurück. Ich um Bezugnahme jetzt auf diese Sache mit dem, wir wollen die perfekte Lösung dafür finden. Gute Nacht, Krisch. Eigentlich nicht, nee. Das, was Entropy gerade vorgeschlagen hat, finde ich eher sehr interessant, weil es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, das modular zu machen. Der Plan mit Findeco, den das Entwicklerteam hinter Findeco hat, ist, dass wir sozusagen eine Abstimmung nach den Füßen machen. Weil Findeco hat einen Vorteil gegenüber Liquid Feedback. Du sagst, in Liquid Feedback wird nichts entschieden. Das ist absolut korrekt. Und das ist ein ziemlich tödlicher Fehler für Liquid Feedback, weil Liquid Feedback ist ein Tool, in dem entschieden werden soll. Das Ding ist von seiner gesamten Struktur und Bedienung auf Entscheidungen ausgelegt. So, jetzt kommt der Punkt, warum man, wenn man Hilfsmittel einsetzt, die geeignet sind, tatsächlich was erreichen kann. Darum wurde Wiki-Arguments genommen, weil es einen Mehrwert bietet. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Tools zu bauen, erstmal, die als Hilfsmittel eingesetzt werden für eine Online-Diskussion und uns damit schon mal einen erheblichen Ärger ersparen, wenn wir tatsächlich Entscheidungsprozesse von einem Parteitag wegverlagern wollen. Weil, wenn wir erstmal eine saubere Online-Diskussion haben, die den Grundregeln entspricht, und das ist separat von der Abstimmung einfacher zu erfüllen, haben wir sozusagen eine Grundlinie, von der wir arbeiten können. Und deshalb ist auch in dem Antrag, den wir gestellt haben, steht kein Tool drinnen, sondern es steht drin, was muss es erfüllen. Und dann können die machen, was die wollen. Wahrscheinlich, das werde ich zumindest mir sehr gut überlegen, wenn es bis dahin fertig ist, werde ich vorschlagen, dafür Findeco einzusetzen. Zumindest partiell. Und auf die Art und Weise kannst du es machen. Einfach eine Abstimmung nach den Füßen sozusagen machen. Wenn du es nützlich findest, benutzt du es. Vielleicht noch einen anderen Punkt, Claudius. Du hast jetzt gerade Liquid Feedback erwähnt. Das ist doch im Grunde genommen genauso gelaufen. Dass erst lang diskutiert wurde und dann wurde der große Wurf gemacht, ohne dass sich in der Partei fundiert mit diversen sehr grundsätzlichen Fragen auseinandergesetzt wurde. Ich rede jetzt gar nicht von den rechtlichen Gegebenheiten, sondern beispielsweise von der Frage der Delegationen, weswegen ich jetzt persönlich ein großes Problem mit Liquid Feedback habe. Und solche Grundsatzfragen auszudiskutieren und einen Konsens zu erzielen, kriegst du nicht hin, wenn du theoretisch im luftleeren Raum mehr oder weniger diskutierst und dann erstmal was ausprobierst, und zwar schon im großen Stil, sondern es muss sich entwickeln, organisch. Man könnte also durchaus konkurrierende Systeme auf unteren Ebenen mal laufen lassen und einfach dann gucken, was macht man dann im großen Rahmen. Ja, momentan haben wir jetzt diesen enormen Leidensdruck beim Bundesparteitag. Die Leute wollen unbedingt ein Wahlprogramm verabschieden und sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann wie in Bochum. Deswegen, glaube ich, sind sie auch sehr offen für neue Lösungen, neue Ansätze. Und wenn man ihnen das bietet und sie sehen, okay, das scheint interessant und es hat sogar in Bayern schon ganz gut funktioniert, dann glaube ich, würden sie das schon annehmen und man hätte schon mal einen Vorteil. Man könnte also Vertrauen gewinnen, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Und wenn es sich als erfolgreich erweist, also den Parteitag auch wirklich beschleunigt und effizienter macht, dann würden sie auch bereit sein zu sagen, okay, wir gehen eine Stufe weiter und versuchen jetzt auch mal tatsächlich verschiedene Abstimmungssysteme auszuprobieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, erstmal das unverbindlich machen und wirklich schon auf Bundesebene ausprobieren. Und danach kann man sich dann damit beschäftigen, ob das auch rechtlich wirklich funktioniert und ob man das erst auf Kreisverbandsebene ausprobieren sollte oder wie das genau aussieht. Aber grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, wir haben jetzt neue Konzepte und es gibt eine Gruppe, die sich darum kümmert. Ihr könnt uns dann, könnt euch dann anschließen, aber wir lassen es jetzt nicht einfach so laufen. Wie ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit jetzt zum Beispiel, dass wir dieses Findeco zum Beispiel bis zum Parteitag oder besser eigentlich, sagen wir mal, 4 Wochen vorher so fit kriegen, dass zum Beispiel, wie wir es am Landesparteitag gemacht haben, dass da zum Beispiel die TDO drin ist, alle Anträge drin sind und dass die Leute damit einfach schon mal rumspielen können? Also, im Moment kann ich als Bericht von der Stand Findeco sagen, das Ding ist getrennt in eine API und ein Frontend und die API ist jetzt so weit, dass wir davon ausgehen, dass wir bis Ende diesen Monats noch lesen können, alles lesen können daraus. Frontend ist vor allem das Design des User Interface ist da schon in großen Zügen vorbereitet und fertig. Die eigentliche Funktionalität fehlt da noch, aber das ist eher das Geringere davon. Ich habe vorhin ja den Link geschickt, da könnt ihr es euch mal angucken. Falls wir den... ja genau, Sven hat gerade den Link nochmal geschickt. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Das ist ein reines Mockup, also das ist kein funktionales Teil. Da seht ihr oben rechts so 2 Pfeile. Über die Pfeile könnt ihr euch einen Weg hinein durchklicken. Faustregel ist, alles was orange ist, ist anklickbar. Später. Die orangenen Seitenleisten sind zum Beispiel ausfahrbar. Das ist das generelle Layout von dem System. Du hast auf der rechten Seite Microblogging und so weiter. Also es ist ähnlich wie Twitter angelegt. An der Stelle und ansonsten orientiert sich es halt an der Struktur, die wir in unseren Programmen grundsätzlich haben. Und einsetzbar wird es mit ein bisschen Glück sogar schon zum Landesparteitag in Baden-Württemberg sein. Der ist, glaube ich, 2 Monate vor Neumarkt. Also sprich, wir haben uns da eine sehr, sagen wir mal, aggressive Timeline gesetzt für die Entwicklung von dem Tool. Das heißt, das ist recht bald da. So, dann wäre die nächste Frage praktisch, wenn das Tool fertig ist und das im Prinzip das einzige Tool ist, das wir jetzt mal haben und das auch in eine gewisse Richtung geht, die eigentlich alle haben wollen. Wer müsste sowas beschließen, dass sowas herkommt? Weil sowas wäre natürlich am besten, wenn es über Bufo, über LV, über BZV sozusagen unter die Leute gekippt wird, dass es das gibt, dass das benutzt werden soll, weil das ist nicht SMV, sondern das ist einfach ein Beteiligungstool, das einfach du eine relativ hohe Nutzungsquote sozusagen hast, dann für den Bundesparteitag. Analog zu dem, was wir schon mit BASTEM gemacht haben, sind dafür jeweils die Vorstände zuständig. Im Wesentlichen kannst du das so sehen, das sind wie Mailinglisten oder ähnliches. Das ist von der Entscheidungshöhe ist das ungefähr so, wie wenn du eine neue Mailingliste einrichtest als Vorstand. Also das ist jetzt auch kein Riesenpolitikum oder so, sondern das läuft halt einfach nach dem Motto, da ist was, wenn es euch interessiert, guckt rein. Wir kippen noch die Anträge rein, die bald gestellt wurden. Dann könnt ihr dazu labern. Viel Spaß. Also das sind auch Sachen, die kann zum Beispiel eine Antragskommission eigenständig fast schon entscheiden. Ja, weil es wäre ja interessant sozusagen, wenn du eben das als Hauptding hernimmst sozusagen, dass die Leute zum Teil auch gezwungen sind, eben die Anträge da zu gucken. Also dass die nicht im Wiki drin stehen, sondern dass die nur in diesem Tool oder auf der Webpage von diesem Tool zum Beispiel stehen. Dadurch hast du schon praktisch eine höhere Effizienz bei der Nutzung, wie wenn du jetzt sagst, man kann das benutzen, aber es gibt es auch noch im Wiki und da gibt es noch und wir haben es hier noch und haben es hier noch. Also praktisch, dass du wirklich dieses Tool einfach schon mal den Leuten aufzwingst. Ganz basisdemokratisch sozusagen. Da würde ich ein bisschen anders vorgehen. Aufzwingen ist nicht nötig, weil ich vertrete ja, also ich bin ein großer Anhänger der Philosophie, wenn ich etwas habe und das euch will, dass ihr das benutzt, dann muss das für euch einen Wert haben. Ja? Wenn es für euch einen Wert habt, dann werdet ihr selber erkennen können, dass es sinnvoll ist, das zu benutzen. Also sage ich zum Beispiel als Vorstand, alles klar, wir haben jetzt hier eine Findeco-Instanz. Ihr könnt darin Anträge vorbereiten, die Diskussion läuft da drin super, ihr habt die Möglichkeit, Antragsversionen zu vergleichen, ihr könnt Alternativvorschläge stellen, ihr könnt Argumente sammeln und so weiter. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, die gesammelten Argumente werden dann am Parteitag per Beamer an die Wand geworfen. Und schon habe ich einen super Anreiz mitzuarbeiten, weil wenn ich mitarbeite und ein super Argument formuliere, dann finde ich das am Parteitag oben am Beamer wieder ganz prominent während der gesamten Diskussion und muss mich dafür noch nicht mehr hinstellen. Ja, also ich denke, man braucht auch überhaupt keine Vorstände oder keine Beschlüsse dazu, weil das Ganze ja freiwillig ist. Das lief ja auch schon beim letzten Bundesparteitag so, dass zum Beispiel dieser Antragsführer von Jan Schirbal, den finde ich sehr gut, der schien sehr populär zu sein, weil es sehr komfortabel war für die Leute. Sie haben alle Anträge einsehen können, sie haben sie sogar bewerten können, sie konnten Bookmarks setzen und so weiter. Also das war für die ein deutlicher Mehrwert. Und wenn man den Leuten sowas bietet und es auf allen Mailinglisten herumschickt, dann wird es, glaube ich, automatisch genommen. Also ich würde auch da anraten, sich mit dem Jan Schirbal zusammenzusetzen und versuchen, das beides zu integrieren, weil das schon bekannt ist und weil das auch sehr gut funktioniert hat. Also müsste man eigentlich nur noch die Antragskommission sozusagen überzeugen, dieses Tool herzunehmen. Im Notfall gleich, um damit die TO festzulegen. Oder zumindest ja, nicht unbedingt. Das Ding ist, du kannst dieses Teil auch einfach betreiben. Du kannst es hinstellen, wie es Jan gemacht hat, und kannst einfach die Anträge reinkloppen und dann sagen, hier, viel Spaß, macht was damit. Und dann können die Leute einfach hingehen und können dazu Argumente sammeln und dazu diskutieren. Und alleine dadurch, dass es da ist, hat es diesen Mehrwert und wird benutzt werden. Period. Ich habe mit Jan auch Kontakt, nur der hat im Moment zu viele andere Projekte, als dass er sich auch noch darum kümmern möchte. Du brauchst wirklich, du kannst selbst wir als Externe können im Endeffekt hingehen, können sagen, hier, zack, wir hosten das, machen wir im Moment übrigens auch. Also wir haben im Endeffekt gefragt, die KVs, sollen wir euch eine Bastion-Instanz einrichten? Haben die gesagt, oh ja, macht mal. Dann haben wir denen eine Subdomain gegeben bei uns, da wurde das Bastion draufgekippt, fertig, benutzen die. Damit wird jetzt zum Beispiel die lokale Kreismitgliederversammlung vorbereitet und da drin sind zum Beispiel alle Anträge, die wir zum Kommunalprogramm des Kreisverbandes jetzt haben und wurden darin auch diskutiert und teilweise verbessert. Und so läuft es im Endeffekt. Also du hast da keine gigantischen Hürden und schon alleine dadurch, und dass du eine anonyme Teilnahme ermöglichst, kommst du aus den übelsten Fallen heraus. Weil eine anonyme Meinungsäußerung, es gibt nichts Besseres im Endeffekt in einer Demokratie als die Möglichkeit, sich anonym zu äußern. Zur Anonymität fällt mir ein, wir hatten nur einen Kontakt zum Landesvorstand, um dieses LPT-Arguments durchzusetzen. Und zwar war das eine Art Piraten-ID-Light-Version, die ich erfunden habe, wo wir einfach gesagt haben, alle Leute dürfen sich mit ihrer bei der Mitgliederverwaltung gespeicherten E-Mail-Adresse anmelden und das wird automatisch überprüft, ob sie stimmberechtigt sind und hätten dann, also nur wenn sie stimmberechtigt sind, wird auch ihre Anmeldung praktisch durchgeführt. Das ist ein total simples System. Wir haben da, also der Marc Huger bei uns hat auch ein Skript dazu, was er wahrscheinlich euch weitergeben könnte. Und damit könnte man zum Beispiel das so umsetzen, dass man sagt, wir können stimmberechtigten Mitgliedern gewisse Sonderrechte geben, dass sie zum Beispiel die Argumente bewerten können und dadurch also auch eine Gewichtung einführen können oder auch die TO erstellen können. Und ansonsten kann man allen, die sich anmelden, einfach nur das Recht gewähren, dass sie Argumente reinstellen, also Meinungsäußerung bilden. Aber die Bewertung und die Gewichtung von dem Ganzen ist den Stimmberechtigten vorbehalten. Also das würde ich auch noch unbedingt einbauen, wenn es geht. Also es war auch eine der Anforderungen, die an uns reinkamen, war eine der ersten Requests für ein extern gehostete Instanz, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, nur Akkreditierte zuzulassen. Wir haben es dann mit einem kleinen Hack gelöst. Die Registrierungsmail wird einfach pauschal an den Gensec verschickt. Und der Gensec guckt danach, ob das Mitglied die Berechtigung hat und verschickt die Mail dann weiter an ihn, falls ja. Also sprich, die Aktivierung des Accounts folgt erst, wenn der Gensec gesagt hat, ja, der ist stimmberechtigt. Also das ist in Bastion schon vorgesehen, in Findeco ist es im Moment noch nicht vorgesehen, ist aber sicherlich auch möglich. Der Punkt ist, es ist ja immer so, es ist das totgeprügelste Wort aller Zeiten inzwischen, das Thema Crowd Intelligence. Und dieser Mythos von der intelligenten Crowd ist auch gewissermaßen in Findeco noch eingebaut. Allerdings insofern, als dass ich sage, die Crowd ist nicht intelligent an sich, aber wenn man sie intelligent organisiert, dann kann sie ganz gute Ergebnisse abliefern. Das ist so die Philosophie, die hinten dran steckt. Darf ich hier nur zu nur einmal sagen, plus eins? Ja, kleine, also wir brauchen auch unbedingt einen gewissen Trollschutz. Das muss man berücksichtigen. Kleine Anmerkung von mir. Vom ursprünglichen Thema driften wir jetzt ja langsam aber sicher ab. Und wir haben noch eine Aufzeichnung laufen, die wir irgendwann mal beenden sollten. Ja, wollen wir vielleicht irgendwann zum lockeren Teil übergehen, die Aufzeichnung beenden und ja? Ich würde fast ja sagen. Ich habe bloß noch eine Frage an Justus. Wird das auch funktionieren, wenn wir dieses, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, vielleicht noch ein griffigerer Name dafür. Findeco, genau, für den Landesparteitag in Bayern. Also der wäre 2 Wochen vorher. Also wenn es für den LPT in Bavü fertig ist, dann ist es also mit Sicherheit auch dafür dann irgendwie benutzbar. Ich kann dir nichts versprechen, guck auf findeco.de. Wir halten normalerweise immer alle auf dem Laufenden und Release Early, Release Often und so. Ne? Dann würde ich sagen, ist Entropie jetzt von mir als Beauftragter beauftragt, sich darum zu kümmern. Dann beauftrage ich noch jemand anders. Ich beauftrage Justus. Hervorragend, dann behalte ich mich mal selbst im Auge. Okay, dann würde ich mal sagen, ganz großer virtueller Applaus für Justus, für die ausführliche Vorstellung und Vortrag und so. Jetzt hört man natürlich nichts, weil virtueller Applaus. Können alle rauschen. Und wenn jemand was dagegen hat, würde ich einfach mal die Aufzeichnung beenden und es ist ja nicht so, dass man nicht noch weiterreden kann, aber ich wollte demnächst mal duschen gehen, ja. So, ich habe jetzt mal eben auf Stopp gedrückt.